einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind immer noch mitten auf der Road to WrestleMania. Für viele fühlt sich's genauso an, für manche eher so mittel und für wieder andere so gar nicht. Wir werden die Weeklies besprechen, um zu gucken, wie das WrestleMania-Feeling oder Road to Mania-Feeling diese Woche denn war, ob es mehr oder weniger wurde, ob wir gehypt oder gelangweilt sind. Da gibt es einige interessante Aspekte, wie so oft. Bevor wir das machen, wurden wir gebeten, darauf hinzuweisen, dass die Wrestlinginfos.de-Newsseite nach Verstärkung ist wohl das Richtige. Und es hieße, wir sollten das doch mal kurz hier droppen. Ich meine, auf der Startseite könnt ihr es eh gefühlt jeden Tag nachlesen. Aber falls ihr irgendwie Lust habt, bei der Seite, bei der ihr immer Podcast hört oder News lest oder so, selbst kreativ mitzuwirken, durch News schreiben, durch Mitarbeit bei irgendwelchen Kalendern oder Interviews, da haben wir auch eine ganze Menge im Moment. Ja, dann schreibt einfach, guckt auf der Startseite, da findet ihr, oder auf der Website, da einfach die Kontakt-Eddy, die E-Mail-Adresse, und dann schreibt ihr Ben an und der wird dann sich melden oder auch nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir damit unsere Schuldigkeit getan. Oder habe ich irgendwas vergessen? Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Na, ich denke, das ist alles gesagt. Also wenn ihr Lust habt, ich kann auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall wert gewesen. Ich habe mich sehr schnell willkommen gefühlt und es macht sehr viel Spaß. Es ist ein tolles Team. Man lernt tolle Leute kennen. Also, wie bist du damals eigentlich zu uns gekommen? Auch über eine Werbung oder über Boardaktivität? Werbung tatsächlich. Ach, ja. Auch so ein Aufruf war das bei dir damals. Ja, ich glaube, es war tatsächlich einfach so ein Post auf der Startseite, wo nach Verstärkung auch gesucht wurde und hat eigentlich perfekt reingepasst in meinen Lebensabschnitt und kein Tag bereut. Deswegen, Leute, sehr gerne euch melden, wenn ihr da Lust und Zeit habt. Ja, unbedingt. Also die absoluten Stars werden ja gebeten. Ja, also ich war damals im Board aktiv und da hat Zack mich angeschrieben. Also ich habe keine Bewerbung geschrieben. Aber also das gibt mehrere Wege, um bei uns reinzukommen. Wenn ihr bei uns im Forum sehr aktiv seid und immer charmant interagiert, dann sehen wir ja, wer schreiben kann, wer ein bisschen was drauf hat, wer Wrestling-affin ist und wer auch ein netter Kerl, nettes Mädel ist, das kriegt man dann so schon ganz gut mit. Aber wenn ihr, sag ich mal, eher so auf der Startseite aktiv seid, ja, dann können wir euch ja in der Form gar nicht so richtig sehen. Es sei denn, ihr schreibt, wie das einige ja leider machen, leicht unqualifizierte Startseitenbeiträge. Die gibt es ja leider auch manchmal. Ne? Aber das ist das eure Möglichkeit, uns einfach anzuschreiben und dann, dann werdet ihr von Ben hören und dann seid ihr entweder irgendwie auch mit dabei. Ist wirklich ein nettes Hobby. Chris ist ja immer noch da, ich ja auch. Also das darf man auch keinem erzählen. Mittlerweile seit über 10 Jahren, also 11 mittlerweile sogar bin ich hier. Startseitenleser war ich schon deutlich länger. Also da kann man auch kleben bleiben. Generell ist das Team, zeichnet sich dadurch aus, dass wer einmal da ist, der bleibt eigentlich auch regelmäßig ein bisschen länger. Ein bisschen länger meine ich also mehrere Jahre. Ich meine, Chris, bei dir sind es ja auch 7 Jahre müssen es auch bald sein. 6 und 7. Was war das? War das Series 19? Ja, da haben wir den Podcast so gemacht. Du warst ja vorher schon da. Aber vorher war ja auch schon da, ja. Also, was sind da? 6 Jahre? Ja, 6 werden wir wohl haben, ne? Glaube ich auch. Spannend. Gut, lassen wir jetzt den Aufruf sein und kommen zum Tagesgeschäft. Tagesgeschäft heißt, wir haben wieder mal 2 Weeklies. Einmal Smackdown-Ausgabe und eine, ja, im Vorfeld doch, ich will nicht sagen herbeigesehen, ist wirklich, ja, von manchen bestimmt auch das. Aber ich glaube, man hat schon so ein gewisses Augenmerk drauf gelegt auf die Raw-Ausgabe. Man war im Garden, man hat ja das Steel Cage-Match zwischen Rollins und Punk gehabt. Man hat wohl gewartet, na, kommt Reigns, kommt er nicht. Also da war man schon ein bisschen neugierig. Über diese beiden Shows werden wir natürlich dann auch sprechen. Dazu eine News, die wir vorab immer nehmen, also das ist ja bei uns zum guten Ton gehörend, eine oder vielleicht mehrere News vorab heranzuziehen und voranzustellen, um dann in die Weeklies zu gehen. Und das machen wir dieses Mal auch. Die News, die ich hier auch Gott sei Dank nach Absprache mit Chris, wir machen hier nichts einfach nach eigener Herrlichkeit, sondern immer abgesprochen. Die News, die ich heranziehen möchte, betrifft mittelbar den Heel-Turn von John Cena und unmittelbar die Person, die angeblich eigentlich für den Heel-Turn vorhergesehen war. Die News spreadete unter der Woche und ging dahin, naja, John Cena war eigentlich nur zweite Wahl für den Heel-Turn. Storyline-mäßig hatte man sich das ein bisschen anders vorgestellt, nämlich so, dass Cody tatsächlich zum Heel-Turn sollte und mit Rocky gemeinsame Sache machen sollte, um dann bei WrestleMania die Würfel wieder neu zu werfen. Dann hätte man über einen Turn von Cena vielleicht nachgedacht. Aber ursprünglich, so heißt es jetzt, man weiß ja auch nicht, was wirklich da geplant war, wir sind ja nicht Backstage anwesend. Aber ursprünglich hätte es Cody sein sollen. Es wurde zumindest angedacht und man trug es an ihn heran. Man trat damit an ihn heran, das wäre die richtige Betonung gewesen. Und er hat gesagt, nö, ist nicht. Ich wäre gerne weiter Babyface, denn das läuft ja gerade so schön. Ich glaube, Cody hat sowieso irgendwann mal gesagt, dass er eigentlich nie mehr vorhat, zum Heel zu turnen, sondern nur noch der Good Guy sein möchte. Und sein Standing ist mittlerweile wohl so groß, dass er sich da auch relativ entspannt, wie man gehört hat, durchsetzen konnte. Ob man dann auch gar nicht versucht hat, da groß auf ihn einzuwirken, sondern wohl sagte, alles klar, Cody, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann nehmen wir doch John Cena und ziehen seinen Turn entweder vor oder turnen ihn, obwohl wir ihn ursprünglich gar nicht turnen wollten. Auf jeden Fall hat man dann sich zu Plan B oder für Plan B entschieden. Finde ich ziemlich interessant. Chris, ist jetzt Cody Rhodes der neue John Cena, der nie turnen durfte? Oder ist er der Super John Cena, wobei eben Cody jetzt gar nicht turnen will? Man weiß ja gar nicht, ob Cena für einen Turn bereit gestanden hätte. Damals war ja Vince immer derjenige, der sagte, nein, nein, John darf auch gar nicht turnen, so hieß es ganz häufig. Und jetzt wissen wir von Cody, er will es nicht. Chris, da können wir uns ja weiterhin auf Face-Segmente im Anzug freuen, wo man uns fragt, worüber wir heute sprechen möchten, damit eigentlich nur er redet. Ja, jetzt hast du mir schon mein Raw-Segment vorweggenommen, hast du schön zusammengefasst. Mehr aber das da macht nichts, wir haben auch dein Smackdown-Segment, wo uns ja auch so begegnet ist. Ah, herrlich. Ganz ehrlich, das ist halt dann so eine News, wo ich zugeben muss, die geht dann vielleicht ein bisschen unter, aber ich persönlich empfinde sie als schon sehr augenöffnend. Also ich unterstreiche das immer mit meinem neuen gewonnenen Wort, das ist ein Brett, weil Cody Rhodes, wir haben über ihn ja viel geredet, er geht vielleicht sogar ein bisschen unter tatsächlich, weil er einfach da ist und sein Ding macht, aber so Revue passieren lassen, der Mann verschwindet quasi von der WWE als ein, ja, eigentlich nicht mal ein Mid-Kader, ja, hat alles probiert und hat sich vielleicht auch wirklich mal so durchgesetzt mit ganz interessanten und witzigen Gimmicks und ist dann als Stardust, ja, wurde er dann rausgeschmissen quasi. Demütigend öffnet gemeinsam mit anderen eine Konkurrenz-Company, die ihr Ding macht und jetzt nicht schon verschwunden ist, sondern wirklich auch da ist, um zu bleiben, kommt zurück und ist der absolute Megastar und darf sogar entscheiden, wie sein Gimmick weiter vorangeht. Also ich glaube nicht, dass es viele andere gibt, die so ein Recht genießen. Ich wüsste nicht, wer noch im Roster derzeit eine solche Macht besitzt und sagt einiges aus. Also natürlich, er ist der Sohn von Dusty, der war natürlich auch sehr beliebt und hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass die Stars von heute ihr Gimmick gefunden haben. Aber ich sag's mal so, die allererste Geige hat er jetzt auch nicht gespielt Backstage, würde ich mal behaupten. Und sich da so durchsetzen zu können, nicht zum ersten Mal, empfinde ich schon als große News und überrascht mich immer wieder. Der Mann überrascht mich jedes Mal aufs Neue und ich muss da irgendwie entweder an John Cena denken oder an Hulk Hogan, wo er sagt, it doesn't work for me, brother. Jetzt die Details genau, würde mich schon interessieren, ob man da einfach zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, ja, schau, pass auf, wie wäre es mit einem Heel-Turn? Das könnte, glaube ich, viele Wellen schlagen. Und er so, Hunter, ich fühle das nicht, nehmen wir doch John Cena. Und das ist jetzt auch nicht irgendjemand. Also du hättest natürlich sagen können, ja, keine Ahnung, turn halt irgendjemand anderen, mach das mit Roman oder sowas oder mit Punk, aber nicht mit mir. Und dass dann Cena eben zum Heel geturnt ist, was für mich auch die viel bessere Entscheidung ist und viel mehr auch Wellen geschlagen hat, zeigt mir, dass der Mann sich wirklich da einen Status erarbeitet hat, der ja mit dieser Zeit ja nicht ein weniger sein wird, sondern wahrscheinlich auch mit der Zeit anwachsen wird. Also ich bin überrascht und es zeigt, dass er großes Ansehen hinten hinter den Kulissen hat und sich auch wohl gegen Leute wie Rocky mehrmals durchsetzen konnte. Und das, ich bin gespannt, über was er noch entscheiden darf und was er sich halt vielleicht auch in den Vertrag geschrieben hat. Deswegen bleibe ich mal gespannt, wie das auch mit Siegen und Niederlagen sein wird in Zukunft. Ja, du hast gesagt, dieser nicht vorhanden oder nicht durchgeführte Turn sagt einiges über Cody's Standing aus. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube auch, dass dieses Standing seit Monaten, glaube ich, auch unangetastet ist. Denn man hat seinerzeit ja vor WrestleMania im letzten Jahr Cody so ein bisschen gekniffen, in Anführungszeichen. Da hieß es ja, pass auf, Cody, du wirst den Moment jetzt nicht bekommen, dass du gegen Reigns bei Mania den Titel gewinnst, sondern Rocky kommt. Und das hat er geschluckt. Und natürlich weißt du auch nicht, inwiefern da dann, gut, so eine Art schlechtes Gewissen ist immer ein schwieriges Wort bei solchen Companies, weil da geht es um Best for Business und sonst, sag ich mal, nicht so viel, auch wenn man das natürlich anders immer medienwirksam darstellt und sich anders inszeniert. Aber deswegen dieser schlechte Gewissen-Faktor, dass man damals Cody so ein bisschen, du wirst es nicht, und dann hat Rocky gesagt, naja, er wird es dann vielleicht doch, weil die Fans es wollen. Vielleicht mag diese ganze Geschichte auch dazu beigetragen haben, dass man bei WWE zum Ergebnis gekommen ist, okay, Cody ist ein Ding, das schwimmt derzeit. Also der wird nicht untergehen, der trägt sich selbst, die Fans wollen ihn und sein Wert für die Company ist wohl doch deutlich größer, als wir dachten. Und man muss ja auch sagen, alles, was viele, Chris und ich gehören auch dazu, was viele an Codys Auftreten wirklich langweilig bis belanglos empfinden, hat er ja auch überhaupt nicht geändert. Wozu auch? Der Erfolg gibt ihm ja aber recht, denn er ist ja nach wie vor over. Wenngleich, komischerweise, gerade diese Woche, ich bei seiner Promo einige fade Publikumsreaktionen mitbekommen. Das müssen wir mal abwarten, ob das jetzt nur so ein, keine Ahnung, den Umständen des Tages geschuldeter Eindruck war oder ob da was passiert. Aber ich habe bei Cody immer schon Gras wachsen und es ist nie gewachsen, was ich da negativ erwartet hätte. Also ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass Cody auch weiterhin funktioniert. Und dann wird man ihn bei WWE auch nicht turnen. Wir haben auch in den letzten Wochen da schon mal drüber gesprochen und ich habe gesagt, es wäre auch geradezu blöd, Cody jetzt zu turnen, weil seine Storyline, so langweilig wir sie hier finden, ja funktioniert, weil er eben groß ist und weil er, das habe ich mehrfach betont und ich sage es auch wieder, weil er ein Babyface ist, das bei WWE funktioniert. Und so oft funktionieren Babyfaces auf allerhöchstem Niveau bei WWE dann eben auch nicht. Da tut sich auch gerade was in Bezug auf, wir haben die Fans erzogen. Die Fans reagieren mittlerweile viel mehr so, wie man sich das bei der Company wünscht. Nochmal sei gesagt, ob das legit ist, ob man da mit einem Spieler nachhilft, kann ich jetzt nicht erkennen, weiß ich auch nicht. Aber Fakt ist, das, was am Fernseher ankommt, ist so, wie die WWE-Producer es gerne hätten. Da ist auch kein Internet-Gedröhne, dass die Fans da sagen, hey, we riot, weil das ist alles doof und so. Da wird auch kein Buhruf, Gesänge werden da auch nicht laut, wenn man irgendwie Jubel einspielt, weil die Fans sich irgendwie bevormundet oder überspielt fühlen. Das hört man alles derzeit nicht. Also sprich zumindest eine gewisse Indizwirkung dafür, dass die Fans derzeit funktionieren. Und wenn die Fans bei Cody funktionieren als Babyface, dann funktioniert Cody auch als Babyface. Und dann wäre es wirklich dusselig, ihn zu turnen, gerade wenn du bei Cody noch ein bisschen Long-Term was hinten raus haben willst. Und er wird ja noch ein bisschen auf diesem Level, denke ich mal, bleiben und WWE dann entsprechend ja Profit bescheren. Dann macht man doch den Knalleffekt lieber mit John. Und das ist, glaube ich, so ein Gemisch zwischen dem, was Chris sagte. Das Standing von Cody ist groß. Wir wissen auch nicht, was er sich in den Vertrag hat reinschreiben lassen damals. Aber der ist nun auch schon wieder ein paar Jährchen her. Cody kam, glaube ich, Mania 22 zurück zu WWE und da war seine Verhandlungsposition ja auch schon groß, weil er eben der erste große Star war, der von AEW zurückgekommen ist und so ein bisschen da die Wende öffentlichkeitswirksam zumindest eingeleitet hat. Aber interessant ist, dass seit diesen 3 Jahren, die er da ist, sich sein Wert sogar noch vergrößert zu haben scheint und dass deswegen ein Cody sagen kann, nö, ist jetzt nicht. Ob man jetzt Cody künftig Richtung John Cena und Richtung Hulk Hogan, sowohl was Wertigkeit als auch in Anführungszeichen Profilneurose angeht, in diese Richtung oder in diese Reihe bringen kann. Das muss man mal abwarten. Aber interessant ist tatsächlich die Info, und das sagte Chris auch, das ist ein Brett, das ging so ein bisschen unter, aber ich finde, es sagt zwischen den Zeilen viel mehr, als die News auf den ersten Blick ausdrückt. Es ist ein Brett, das Cody es in der Hand zu haben scheint, zu sagen, halt mein Freund, turn Richtung Mania, nicht mit mir. Ja, it doesn't work for me, brother. Wie Hulk Hogan in seinen besten Zeiten sagen würde, wenn er jetzt nicht irgendwie sein eigenes Bier trinken würde. Also, das sagt etwas, ne? Und nun müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und deswegen werden wir auch gleich uns die Cody-Segmente noch ein bisschen genauer angucken, die diese Woche da waren. Die waren, finde ich, mau wie immer. Aber es wirkte so, dass die Crowd es teilweise auch ziemlich mau diesmal fand. Wo ich mich frage, ja, warum denn eigentlich erst jetzt? Das heißt, ich war jahrelang überrascht, dass die Crowd da mitgemacht hat. Und jetzt bin ich überrascht, warum die Crowd irgendwie das vielleicht doch nicht so gut zu finden scheint, zumindest diese Woche. Ne? Ob das eine Momentaufnahme ist oder mehr dahinter steckt, bleibt abzuwarten. Aber ist schon interessant, wie Chris schon sagte, dass der Cody da sozusagen die Storyline-Fäden in der Hand hält und er offenbar einer der wichtigsten Protagonisten zu sein scheint, obwohl er jetzt ja zwischen John und Rocky ja fast unterzugehen droht. Aber muss auch sagen, John ist bald weg, Rocky kommt nur ganz selten, Roman ist Part-Time, ja, dann ist Cody eben der Star. Das muss man so deutlich sagen. Und dann will man sich mit dem Star vielleicht auch nicht so richtig verscherzen. Ich glaube, Cody ist auch so ziemlich der einzige Chris, na, der einzige ist falsch, aber er ist einer der wenigen, die dieses klassische, ja, wie soll ich sagen, konservative Worker-Feeling noch haben. Also für die, so Bret Hart-mäßig, ne? Für die gibt es keinen Kayfabe, für die ist, oder Undertaker, für die ist Kayfabe die Realität. Und das, da wurde er vielleicht auch von Dusty und von seinem ganzen Umfeld geprägt. Also Cody ist ja der, also für den ist Face ja immer noch, wie soll ich sagen, eine Berufung sozusagen. Also ich glaube auch, das ist so ein bisschen oldschool, was er mitbringt. Und ich denke so, die Leute werden das so appreciaten. Ich glaube, er macht sich auch durch solche Sachen beliebt, dass er gewisse Dinge zumindest part-time zurückgebracht hat. Also diese Winged Eagle Championship, davon hat er ja immer auch geschrieben oder gesprochen, dass er die zurückbringen möchte. Das mit dem Blut. Und am Ende muss man ja auch sagen, ist er irgendwo bei den zwei krassesten Storylines der letzten Jahre involviert. Ja, die Bloodline und jetzt auch die Geschichte mit dem Heel-Turn von John Cena. Also er ist halt auch in den interessantesten Sachen involviert, wenn er jetzt halt nicht irgendwie so gegen AJ Styles oder wen auch immer fädelt, ja. Deswegen, ich kann das schon, ja, ich wollte schon sagen nachvollziehen, aber wenn ich so drüber nachdenke, während du über diese zwei Segmente gesprochen hast, als die Fans so ruhig waren, ich glaube, das war einfach immer so, ja, Cody, das ist alles süß, aber eigentlich wollen wir John Cena, weil wir wollen wissen, was er sagt, wie er es sagt, sein Auftreten, wir wollen einfach wissen, wie die Story weitergeht. Und eigentlich hörst du uns ja nie zu, weil wenn du uns fragst, über was wir reden wollen, machst du eh dein eigenes Ding, ja. Deswegen, da ist so diese Krux, die ich so gern aufspannen wollen würde, was so die Fans ausmacht, ob sie erzogen sind von WWE oder ob WWE uns etwas vormacht. Merchandise-technisch und die Zahlen der Company werden das schon unterstreichen, dass sie im Moment den richtigen WWE-Champion haben. Und ich denke mal, so gelangweilt wir beide sind, seine Involvierung in diesen Storylines hat eh schon irgendwo seine Berechtigung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Matches sehe ich jetzt auch nicht als sehr schlecht an. Sie sind sehr solide. Und ich glaube, die Leute sind einfach in diesem in diesem Topf, in diesem Mix von diesen Dingen des Oldschools mit Nostalgie, und immer noch der Sohn von Dusty, der ja von jedem irgendwo geliebt wurde, sind sie dann wahrscheinlich wohlwollender, als sie es vielleicht mit John Cena waren. Wobei ich halt irgendwie sagen muss, ich jetzt, wie du, hätte ich es gedacht, langfristig, dass sie turnen werden. Ich glaube noch immer, dass sie gegen ihn turnen werden, aber im Moment werden wir eines Schlechteren belehrt. Und ich bin echt sehr gespannt, wie sie das nachziehen können, wenn eben so Leute wie Roman weg sind, Cena weg ist, Rocky weg ist. Wie lange es den Fans oder wie lange es bei den Fans dauern wird, dass dann irgendwie diese Regentschaft oder seine große, lange Regentschaft oder Regentschaften, sollte es dazu kommen, wie lange die für die Fans interessant bleiben. Und da, diese Krux finde ich super spannend und kann dann noch nicht genau meinen Finger drauf legen, weil, wir haben schon gesagt, und da komme ich zum Ende, die Promos horn mich jetzt nicht vom Hocker. Da muss ich halt schon sagen, und ich denke, es werden ein paar Leute zustimmen, ein Promoduell gegen Punk und gegen Kevin Owens verliert er halt mal deutlich. Und das anstehende Promoduell, ich glaube nächste Woche in Brüssel, gegen Cena, also das könnte ein Thema werden. Und ich sage jetzt nicht ein Austin Theory-Thema, wobei, wenn du da nicht mithältst, könnte das sehr blöd für dich ausschauen. Ich erinnere nur an Roman Reigns damals in seinem Big Dog-Gimmick. Da hat Cena ihn aber sowas von fertig gemacht am Mikrofon. Und sich davon zu erholen, da hat Paul Heyman einen Heel-Turn und gefühlt 4 Jahres Regentschaft gebraucht. Und ich weiß nicht, ob das für jemanden wie Cody dann überhaupt in Frage kommt, wenn wir schon darüber sprechen, dass er so einen Einfluss hat. Ich frage mich, wie sehr sich sie da die Promos und Worte gegenseitig um die Ohren fliegen lassen können. Weil ich denke schon, dass er offenbar ein sehr beschützerischer Mann ist, was sein Gimmick angeht und seine Beziehung zu den Fans. Also da bin ich sehr gespannt, freue mich da auch schon richtig drauf. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt mal nicht alleingelassen werden, von Cena zumindest, wenn es darum geht, diese Feder aufzubauen. Denn allein Cody die nächsten Wochen wäre für mich eine Enttäuschung. Und würde irgendwo tatsächlich auch diesen Heel-Turn ein bisschen schmälern. Ich bin noch immer drin, aber langsam brauche ich schon irgendwie den nächsten Eintopf. Weil das ist jetzt schon so, ja, es flacht gerade ab, dieser Elimination Chamber-Hype. Und mit solchen Anzug-Promos werde ich nicht unbedingt heißer. Und das wäre schade, weil du kriegst sowas nicht mehr hin. Das war vielleicht so der letzte Turn für die Generationen. Du hast da was sehr Schönes gesagt. Also dieser Heel-Turn von John droht so ein bisschen zum Knalleffekt zu bleiben, wo nichts mehr nachkommt, wo die Nachhaltigkeit dann fehlt. Ne? Also der Aufbau, wie du sagtest. Das könnte echt ein Problem werden, weil es eben keine Storyline ist, sondern nur ein Ereignis. Und wenn ein Ereignis als Ereignis stehen bleibt und nichts danach kommt, dann kann das nicht die Road so richtig tragen. Zumindest würde es nicht so uns umhauen, wie es letztes Jahr noch die Road-Story mit Rocky war und Mama Rhodes und Cody. Das ist eine Sache. Sehr interessant finde ich, was du gerade gesagt hast mit dem Promo-Duell von Cena und Rhodes nächste Woche. Und du hast auch das Beispiel mit Roman gebracht. Roman hatte, das hast du auch wunderbar formuliert, er hat Jahre gebraucht und einen Paul Heyman und eine komplett neue Reinvention, um sich davon mehr oder weniger zu erholen. Und damit ist er noch der absolute Superstar, denn ansonsten hat sich keiner davon erholt bis jetzt. Also er hat uns gezeigt, wie es läuft mit dem Erholen. Da wäre natürlich spannend, wie es Cody macht. Und als du das, kurz bevor du das gesagt hast, wollte ich eigentlich Cody loben und ich will es eigentlich immer noch, weil jetzt wird John Cena so eine Art Scharfrichter für ihn. Man kann Cody so ein bisschen in den letzten Storylines, wo er Mania ja auch groß geprägt hat, ich würde ihn so als Chamäleon-Cody bezeichnen. Was meine ich mit Chamäleon-Cody? Er war in den Main-Storylines eigentlich immer drin, aber eigentlich nur dabei. Ja, alle haben bei der letzten Storyline größtenteils auf Heel-Rocky geguckt. Und was Cody sagte, hat man wohlwollend zur Kenntnis genommen, weil er ja der Gegenpart war von Rocky. Dieses Jahr ist es eigentlich das Gleiche. Er ist der Gegenpart von John und alle gucken auf John und Rocky und Cody muss da irgendwie durch und ist eigentlich nicht der, den sie sehen wollen. Wie Chris schon sagte, bei den Segmenten diese Woche, ja, ist ja nett, Cody, dass du jetzt deinen Standard Blabla uns gibst, aber wir hätten doch gerne mal lieber John oder Rocky gesehen. Das wäre doch ein bisschen besser. Deswegen war es doch sehr verhalten, was da von der Crowd kam. Aber Cody ist immer durch diese Bereiche durchgekommen und hat, das finde ich wirklich bemerkenswert, hat es dann geschafft, in der Zeit, wo weder ein Rocky noch ein John Cena da war, mit Durchschnittsgegnern, Kevin Owens nehmen wir mal raus, over zu bleiben. Das musst du erstmal hinkriegen, dass sich keiner oder die wenigsten, zumindest euphorisch, in der Main-Storyline für dich interessieren, aber wenn dann das große Ereignis Main ja vorbei ist, dass du es dann trotzdem schaffst, mit dem, was du da eben machst, Klammer auf, Chris und mich langweilst, Klammer zu, trotzdem die Company zu tragen und over zu bleiben. Das ist fast schon Magie, ja? Also das ist Zauberei, das so hinzubekommen. Cody schafft es. Frag mich bitte nicht, warum. Ich verstehe es ja selbst nicht. Aber er scheint es zu schaffen. Jetzt wird es natürlich so eine Art Feuertaufe werden, wenn er gegen Cena ins Promoduell geht. Cena hat mit schöner Regelmäßigkeit jeden seiner Promoduellgegner beerdigt, selbst wenn es so aussah, dass er verloren hätte. Am Ende hat John Cena sie alle beerdigt. Und jetzt bin ich wirklich, also beerdigt ist ja auch so ein typisches Standardwort, das Leute machen, benutzen, um sich wichtig zu machen. Aber viele haben wirklich, und das ist die diplomatische Formulierung, viele haben wirklich Probleme gehabt nach einem Promoduell mit John. Austin Theory knabbert da bis heute dran. Und Roman hat, wie gesagt, Heyman und 4 Jahre gebraucht und eine neue Story. Bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Denn ich greife jetzt mal so ein bisschen auf das Smackdown-Segment vor oder auf die Weeklies. Das, was Cody da jetzt gemacht hat mit If you want some, come get some, das war fast schon traurig. Und die Crowd hat auch kaum reagiert. So, und da war John nicht mal da. So, man darf jetzt gucken, was passiert, wenn John da ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er wird ihn völlig fertig machen. Und zwar mit dem Fingerschnips. Aber vielleicht wächst A, Cody entweder über sich hinaus und kann mithalten oder sogar mehr als das. Oder er wird wie immer in den letzten 2 Jahren Mittel zum Zweck sein. Er wird quasi so eine Art Zauberschild haben, dass Johns Beerdigungsschaufel ihm nichts anhaben kann und wird wieder nach Mania ein weiteres Jahr die WWE als Babyface tragen. Also wenn er das schafft, also dann weiß ich nicht, Christian, da muss ich ja auf die Knie gehen mittlerweile. Mir fehlen ja die Worte, um das zu beschreiben. Also da bin ich bei dir. Also wenn er noch ein Jahr dann als WWE-Champion durchzieht und solche Reaktionen zieht, also bis Mania dann, das wäre dann 42, oder? Bin ich jetzt blöd? Ja, 42. Ja. Das wäre unglaublich. Also klar, ich glaube, die Zuschauer, glaube ich, ändern sich bei WWE. Das ist schon richtig. Und es kann sein, dass man tatsächlich es geschafft hat, und wir haben das oft genug gesagt, die Menge zu erziehen. Ja. Zum Promoduell, ich bin im Moment auch so gewillt zu sagen, dass Cena ihn absolut umbringen wird am Mikrofon. Aber es gab so ein Ding immer in meinem Verein, es war jetzt sehr unterklassig, aber es war immer so klar, mit den besten Gegnern passt man sich an und spielt plötzlich super guten Fußball. Nächste Woche verlierst zwar 1-0, aber warst trotzdem der beste Spieler der Zeit. Ja. Ja, genau. Und nächste Woche kommt der Letzte in der Tabelle und du spielst grottenschlecht und passt dich an deren Niveau an. Ich kann mir schon vorstellen, dass Cody sich da anpassen kann. Also seine Promo-Duelle mit CM Punk fand ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Und Emotionen kann er ja auch. Also möchte ich ihm gar nicht mal so beerdigen, wenn wir schon bei dem Wort sind. Aber Cenas Leichenberg hinter sich, der stapelt sich. Und egal, ob du dann gegen Cena gewinnst oder nicht, Roman hat nämlich damals gewonnen nach dem Promoduell. Theory auch. Gott, Solo auch. Sie alle sind oder hatten, bis auf Roman hat sich ja nochmal quasi aufbäumen können, hat aber, muss man sagen, viele Jahre seiner Karriere verloren, jetzt auch natürlich aufgrund seiner Krankheit. Aber das wird super spannend. Aber um darauf zurückzukommen, übrigens, Chameleon Cody muss irgendwie, glaube ich, in den Folgentitel rein. Das finde ich genial. Wenn er das Ding bis 42 durchzieht, frage ich mich wirklich, ob man da vielleicht einfach dann nicht mehr im Zeit ist oder nicht mehr mit der Zeit gehen kann. Und am Ende wird man sich nur die Zahlen anschauen müssen, um das eventuell irgendwie argumentieren zu können. Ich bleib gespannt, aber so persönlich für mich, das ist nicht die WrestleMania-Preview, aber irgendwie muss Cena ihn den Titel abnehmen, um da ein bisschen was Neues zu bekommen, weil das wird fürchterlich nach Mania. Also das wird richtig fürchterlich. Wir werden so richtig den Mania-Blues haben, vor allem wenn Cody dann bei der ersten Raw-Ausgabe rauskommt und sagt, ja, what do you wanna talk about? Und er wird dann unterbrochen von Finn Balor oder so, um seine nächste Fehde aufzuziehen. Also dann haben wir ein Problem, sage ich mal. Aber soweit sind wir nicht. Und eines muss man halt am Ende sagen, egal was ich von ihm halte, Cody, auf dieses Promo-Duell, und es liegt halt nicht an ihm, aber gleichzeitig liegt es auch an ihm, auf das freue ich mich schon wirklich sehr und kann das kaum abwarten. Ja, man ist gespannt drauf, ne? Und wenn du mit Hunter sagst, wir sind hier im What's Next-Business, dann hast du eben das Next Thing jetzt gemacht. Also es ist ja auch, man muss ja auch mal sagen, letzte Woche hatte man den Garden gehabt. Also der Garden alleine ist ja schon immer, sag ich mal, Sagen und Legenden umwogen. Ich war ja auch Gott sei Dank 2019, als wir in New York waren, war ich ja auch im Garden. Also das ist schon special. Und da fährt man ja auch immer auf, wenn man dann im Garden WWE-Shows veranstaltet. So, das hat man dann jetzt entsprechend auch ausschlachten können. Die Attention war da. Und jetzt geht man eben nach Europa, was ja für sich schon ganz interessant ist, und hat dann jetzt das Promo-Duell mit John. Mal gucken, was man da jetzt wieder draus bastelt. Aber immerhin, Chris und ich sind gespannt. Jetzt nicht aus Storyline-Gründen, natürlich ein bisschen auch, aber in erster Linie aus Beerdigungsschaufel-Gründen. Da ja John Cena, so wie Chris das so schön sagte, ja eigentlich sozusagen der Undertaker der Karrieren ist, ja, so wie der Undertaker Seelen gesammelt hat, hat John Cena irgendwie Beerdigungen von Karrieren in Anführungszeichen gesammelt. Und mal gucken, ob sich Cody dem entgegenstellen kann oder nicht. Wollen wir drüber reden, wenn es soweit sein wird? Also aller Voraussicht nach irgendwann nächste Woche, wenn wir den nächsten Wochenrückblick aufnehmen. Ansonsten gilt es jetzt, die Weeklies abzuarbeiten. Und da fangen wir wie immer an mit der blauen Show, die gefühlt immer länger wird, obwohl sie eigentlich erst nur bei 3 Stunden festgefahren ist. Das ist viel. Ja, also ich hatte ja immer das Glück, dass Chris die 3-Stunden-Shows hat. Jetzt liegen sie bei mir. Und ja, es war auch erfrischend belanglos, muss ich sagen. Über weite Strecken, teilweise war es dann auch ganz schwierig, es sei denn, ich bin WWE-Offizieller, dann fand ich auch die merkwürdigsten Segmente ziemlich großartig. Aber habe ich mir auch schon fast gedacht, dass man es feiern wird, dazu aber später. Erst ging es los mit, ja, wie soll ich sagen, auf Nummer sicher, nämlich mit Randy Orton. Der kam an den Ring, hat sich auch relativ entspannt gefühlt und hat, ja, was soll ich sagen, Standardzeug erzählt. Hat ein bisschen über John Cena abgelästert, hat dann so ein bisschen über Kevin Owens abgelästert, ist bei ihm auch geblieben und hat gesagt, also Kevin, das geht gar nicht, ich verkürze jetzt alles drastisch, weil es ist wie immer bei WWE, man muss ja 3 Stunden voll kriegen, also wird viel gesagt, viel geredet, aber wenig gesagt. Punchline am Ende war, also ich werde mich um Kevin kümmern und ich werde ihm dann diesmal auch den Punt-Kick wirklich verpassen, sogar seine eigene Familie wird ihn danach nicht wiedererkennen. Jawohl, das ist also ein erfrischend standardmäßiger Aufbau für ein Mania-Match der beiden. Ja, okay. Ne? Also das ist ein Match, das kannst du bei Mania auf die Card packen. Und ich weiß nicht, Chris, ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Das ist, wie so häufig, da ist viel standardmäßig jetzt. Und das war für mich ja auch Standard. Ja, also ich sag's mal so, Orton ist in einer Situation, die wir, glaube ich, oftmals schon besprochen haben. Er ist einfach da und er fühlt's und hat einfach nur Spaß. Du hast ihn auch gesehen, er nimmt das nicht mal so ernst eigentlich. Ja. Aber trotzdem wird jeder zufrieden sein, weil es geht ihm. Ich glaube sogar deswegen, gerade das tut solchen Segmenten sogar gut. Das glaube ich nämlich auch. Und irgendwie, glaube ich, sind die Fans bei ihm gerade so, puha, offenbar war das mit dem Rücken schon ein Thema. Und irgendwie haben ihn ja alle auch gern. Sein Wrestling-Stil ist halt etwas langsamer, aber er hat halt irgendwie, ich meine, er ist ja wirklich der Superstar für WWE, er ist das Vorzeigemodell und kommt ja noch immer so auch aus dieser Cena-Batista-Lesnar-Generation, die sich langsam verabschiedet. Und ich glaube, die Fans halten daran fest und sind gerade so bei ihm genau noch so dankbar. Und es ist dieser Nostalgiefaktor. Mit Orton geht dann der Letzte aus der Ruthless Aggression Ära. Und wenn er jetzt noch da ist, solange er da ist, glaube ich, sind die Fans einfach, ja, geil, er kann Promos und wir lieben sein Entrance-Theme. Und ich denke, das ist dann einfach so, der Rest ist dann egal. Deswegen wird auch Hunter zu ihm sagen, ja, keine Ahnung, Orton, ich sag ihm was zu Cena, zu Rocky, zu Owens und WrestleMania bitte in der Promo. Und viel Spaß. Und dann kannst du dir sicher sein, Orton wird daraus was machen. Genau, und er macht ja auch einen soliden Job draus. Also Orton ist am Mike noch 1000-mal besser. Das muss man dazu auch noch sagen. Ne? Aber was willst du aus so einem Segment machen? Du hast kein Gegenüber. Die Storyline ist auch eher mau, also standardmäßig. Und dann reicht es einfach, wenn du einen Randy Orton vor die Kamera stellen kannst. Der schluckt dann ein paar Minuten. Ich will mal kurz gucken, das Segment ging, glaube ich, gute 10 Minuten. So, Das ist, deswegen meinte ich auch, das ist eine Nummer sicher. Ne? Also Randy kannst du immer bringen und das hast du auch, finde ich, sehr schön gesagt. Gerade wenn Leute kurz vorm Karriereende sind, ja, oder in Deutschland Thomas Müller bei Bayern, macht er eine Verlängerung, macht er nicht, dann freut man sich eben, solange er noch da ist, wenn er mal eingewechselt wird. Und bei Randy Orton ist er natürlich auch so absoluter Superstar, charismatisch ohne Ende und man hat da viel investiert und klar, dann genießt man nur mal jeden Auftritt, den er hat, freue ich mich auch, aber so als Segment war das Standard, muss man sagen. Ja, auch bestenfalls Standard, bis fast schon wirklich, wirklich schwach, muss ich sagen, ist der Aufbau von Lotte und Tiffany. Das ist, also das ist so 0815 zusammengebuckt. Diesmal hatten wir die Situation, Tiffany als Championess hat ein Match gegen Piper Niven, gewinnt das in unter 8 Minuten. Lotte als Herausforderin greift hinterrücks an, macht einen Figure Four und lässt sich dann entsprechend heelmäßig feiern. Chris, wir haben ja letztens drüber nachgedacht, ob dieses Match den Main Event bekommen könnte von Tag 1. Also mit dem Aufbau, also entschuldige mal. Nee, also ich weiß auch nicht, wie klar das, ich habe das nämlich nicht gesehen, diese Aussage von Triple H, aber er hat deutlich gesagt, Frauen oder wer auch immer müssen sich den Main Event verdienen. Und irgendwie war das für mich im Unterton klar, dass er kein Frauenmatch im Main Event haben wird, weil das hier. Sonst betont er sowas nicht, hast recht, das wird er nicht betonen. Ja, das. Schau, hier ist halt die Frage, was kriegen die beiden vorgesetzt? Aber unabhängig davon, das ist halt so, boah, eine wirklich schade Geschichte, weil du, glaube ich, nicht mal großartig hättest viel beim Creative-Team dir ausdenken müssen. Denn du hast da diese neue Charlotte, sie ist athletisch, hat auch diesen Moonsault drauf und ist so ein bisschen eine Göre, aber sie macht jetzt nicht die, sie hat halt vorher nicht die Göre rausgehalten, sondern hat einfach bewiesen, was sie kann. Charlotte kommt raus und fühlt sich bedroht, ein bisschen ihr Revier wird attackiert, aber dann kommst du halt irgendwie so, vor allem, wir wissen auch nicht, was Charlotte sein soll, genau, und ich finde auch Tiffany ist Woche für Woche springt sie ein bisschen zwischen Heel und Face, was vielleicht in der Fankultur etwas Cooles ist, weil man damit vielleicht so Leute wie Stone Cold Steve Austin irgendwie in Verbindung bringt, weil er das ja irgendwie auch, er war dieser Rüpel, den alle geliebt haben, aber grundsätzlich das, was er gemacht hat, war jetzt nicht facig, aber er wurde als face quasi betrachtet. Das hier ist halt dann dieses andere Übel, dieses Hin- und Her-Switchen, wo die Fans einfach nicht connecten können. Und das ist für mich so das Stichwort. Niemand connectet damit. Und ich glaube, die beiden auch nicht. Und dann merkst du es auch. Ich glaube, beide sind sich so sicher, dass dieser Aufbau Katastrophe ist und sie am liebsten würden sie das Match morgen haben. Ist halt die Frage jetzt, ist eigentlich unnötig lang, dass wir darüber sprechen, aber wäre ich interessiert, wird es bei dir auch so ein Thema sein, wenn das Match dann da ist? Weil ich erwarte mir natürlich 4 Sterne und ich bekomme wahrscheinlich 4 Sterne, aber nach so einem Aufbau, boah, ich weiß nicht, ob ich mit meiner Aufmerksamkeit dann dabei bin und überhaupt investiert. Also das ist ein Match, das sich selbst retten muss, glaube ich. Ja. Also ein guter Aufbau, das klingt jetzt so mathematisch, die Zutaten für ein tolles Wrestling-Match oder so. Man kann es natürlich nie so nach Construction Kit zusammenstellen. Da muss immer so ein gewisser Klickfaktor noch rein. Aber wenn man jetzt sagt, Klickfaktor, ein Aufbau, der Klickfaktor hat, den kannst du dir auch nicht basteln, der hängt von vielen Faktoren ab, aber wenn du ihn hast, dann ist das Match fast sekundär. Ne? Also es darf nicht abstinken, es sollte schon ein solides Match sein, aber wenn du einen geilen Aufbau hast und persönlich emotional involviert bist und investiert bist, dann kaufst du fast jedes Match. Wenn das aber nicht so ist, dann muss das Match aber wirklich alle Register ziehen, um sich selbst zu tragen oder aus dem Dreck zu ziehen. Das hat Lotte schon mal geschafft. Ich glaube, es hat Lotte mit Rhea geschafft, wo wir auch vom Aufbau not that amused waren, vor 2-3 Jahren. Und dann reißen die da, ich glaube vor 2 Jahren, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und dann reißen 38, die, oder? Ja, genau, dann ja. War es vor 3 Jahren. Ne? Nein, ich rede ein Blödsinn, das war die Hollywood Mania, 39. Ja, war es 2 Jahre, genau. Genau. Und dann reißen die da die Hütte ab. Da hatten wir beide eigentlich von beiden kaum mehr ein Stück Brot genommen. Und dann hauen die da dieses Match hin. Also es wird mir genauso gehen wie dir. Die werden an den Ring kommen und ich werde sagen, nee, ich weiß, ihr könnt es, aber es ist mir gerade so egal. Also ich will es gar nicht sehen, was ihr jetzt macht. Sie können dann die Show noch rocken, das glaube ich, aber es wird echt schwer zumindest, mich dann noch zu involvieren. Aber es kann sein, aber da müssen sie wirklich alle Register ziehen. Und ich glaube, sie könnten es auch schaffen, aber wenn die anfangen, werde ich geneigt sein, einen Spulfaktor in mir wahrzunehmen. Und dem muss ich erstmal widerstehen. Und ich weiß nicht, wie lange ich ihm widerstehen kann. Das ist ein bisschen das Problem bei diesem Match. Aber ich glaube, hier werde ich mich zusammenreißen müssen. Lange Zeit, weil ich glaube, sie könnten es tatsächlich schaffen. Aber der Aufbau ist nicht dazu da, das zu hoffen. Bin ich bei dir. Ja, was haben wir noch? Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch. Wir haben das Triple Threat Tag Team Match um die Number One Contendership für die Tag Team Championship. Und ja, unsere Helden Pretty Deadly machen das Rennen. Sie haben tatsächlich gewonnen und werden jetzt Number One Contender. Ich bin gespannt, was man aus Pretty Deadly noch rausholt oder auch nicht. Gucken wir mal. Ich möchte jetzt zu einem Segment kommen, das ich etwas länger begutachten möchte. Weil ich weiß gar nicht, wie lange wir es begutachten wollen. Aber ich muss es deswegen schon machen, glaube ich. Weil man über das Segment als solches streiten könnte vielleicht. Es liegt wohl im Auge des Betrachters. Aber weil die Creative-Abteilung geradezu geflasht von allen Beteiligten war. Ich musste, als ich das Segment gesehen habe, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Mein erster Gedanke war, boah, ist das erbärmlich. Das ist ja, ach ja, die Beteiligten wieder, Jerry Springer TV hätten wir. Es waren ja auch, glaube ich, alle Beteiligten wieder dabei bei dem Jerry Springer Segment von einst. Es war wirklich, wirklich fast traurig. Denn Bianca Belair kam an den Ring und hat ein bisschen was erzählt. Sollte sich ja eigentlich freuen, dass sie jetzt bei der Chamber gewonnen hat und sich auf Mania konzentrieren kann. Titelchance ist doch super. Aber in ihr brodelt es. Aus diversen Gründen. Weil sie ja jetzt beim Titelkampf sich schon fokussieren muss. Allerdings, das mit Jade Cargill, das ist schon sehr verwirrend, was da gelaufen ist bei der Chamber. Jade selber gibt der guten Bianca keine Auskünfte, da sie ganz offensichtlich nicht mehr mit ihr spricht. Deswegen hätte sie doch gerne jetzt mal eine Info von Naomi, was da passiert ist. Soweit, so solide. Naomi kam dann auch an den Ring und dann wurde es richtig Daily Soap. So, sprich doch mit mir, sagt Bianca. Und Naomi eiert rum. Ja, la, wir hatten doch eine gute Zeit und ich musste mich darum nicht kümmern. Und nein, sag jetzt, was du getan hast. Na, das ist alles nicht so einfach. Und dann wurde es schon emotionaler. Bianca fing schon langsam an zu heulen und rumzuschreien. Und am Ende sagte sie, ja, ich habe es getan, sagt dann Naomi zu Bianca. Ich habe sie angegriffen. Und dann ging ein Geweine, Geschreie und was auch immer noch los. Bianca sagt am Ende, okay, das war's, ich bin fertig mit dir. Gab noch ein paar Erklärungen dann von Naomi. Ich hätte noch viel härter und früher angreifen sollen. Sie war auch ein bisschen genervt. Und heulend verlässt Bianca den Ring. Als sie dann schon fast am Ende angekommen ist, der Entrance-Rampe, taucht dann Jade auf. Und das war auch so geil. Bianca guckt Jade an, blickt dann Richtung Ring, so nach dem Motto, ja, ich gebe dir das Go, du darfst sie jetzt bestrafen. Und sie wurde bestraft. Naomi wurde fröhlich abgefertigt. Ziemlich knapper, flotter, intensiver Beatdown und Finisher noch oben drauf. Das war's. Naomi reglos auf der Matte. Jade geht. Bianca heult. So, das war an und für sich richtig erbärmlich. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, sie hatten die Crowd gehabt. Und zwar eigentlich fast jede Sekunde. Stichwort WWE hat die Fans ganz gut erzogen. Als Naomi sagte, ja, ich habe es getan, da gab es ja ein Oh mein Gott aus der Crowd. Wir können es nicht glauben. Und was ist denn da passiert? Das Leben ist ja so unglaublich spannend und man glaubt ja nicht, was passiert. Also dieses zwiespältige Segment, so erbärmlich es war A, von den beiden finde ich sogar ziemlich cool umgesetzt Und auch wenn das wirklich Trash-TV auf unterster Ebene war, sie hatten die Fans jede Sekunde. Und nicht von ungefähr hieß es aus dem Creative-Bereich, wir sind geflasht von allen Beteiligten. Ja, Naomi war das erste Mal so in diesem Spotlight, hieß es. Und sie hat es zum ersten Mal dann auch entsprechend richtig gut umgesetzt. Bianca auch. Und endlich hieß es, Jade wieder, hatte Chris letzte Woche schon gesagt, Jade wieder als Badass, cool und hübsch und ja auch furchteinflößend, als ja das taffe Mädel, das ihren Weg geht. Also alle Backstage waren begeistert, die Fans waren begeistert. Ich weiß jetzt so gar nicht, was das soll oder was das über das amerikanische Bildungssystem aussagt. Naja, Linda ist ja auch Bildungsministerin, da kann man sich ja auch seine Gedanken so machen. Aber ein bemerkenswertes Segment, wie ich finde, da muss ich doch wissen, wie Chris es fand. Ich finde das interessant, einfach aufgrund dessen, dass das eigentlich ein Segment ist, das wir beide vielleicht entweder sogar überfliegen, umgehen oder nur kurz ansprechen in anderen Folgen. Der Grund, warum wir es wahrscheinlich so ausführlicher besprechen, ist tatsächlich einfach der Tatsache geschuldet, dass ich ähnlich wie du mitbekommen habe, dass da Backstage bei WWE und auch bei den Fans so Erstaunen war. Es ist so, als hätte man das Feuer entdeckt irgendwie. Und die Oscars stehen auch schon bereit für die Damen. Ich will ehrlich sein, und das ist jetzt, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie hier dir ständig zustimmen möchte oder so irgendwas, aber ich war total irritiert, weil ich fand es überhaupt nicht gut. Also ich finde, das war ein Rumgeschrei, das war zugegeben, ist halt immer sehr schwierig. Das ist auch schon eine Kunst, muss man sagen, vor allem Schauspieler, die auf Anhieb heulen müssen, weinen, schreien, wütend sein müssen. Das ist auch schwierig und ich finde, sie haben es nicht gut umgesetzt. Also das ist meine persönliche Meinung, ja. Aber ich möchte auch nicht irgendwie nur negativ herangehen, deswegen bin ich halt, das ist so ein interessanter Fakt für dieses Segment, denn das ist einfach nur deswegen, glaube ich, der Rede wert. Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es so Sachen, die ich persönlich sehr gut finde. Nämlich die Tatsache, dass man hier bei den Damen eine Story hat, die ein paar Twists hat und Turns. Und das finde ich wiederum eigentlich ziemlich cool. Denn du hast ja mit Bianca Belair eine Frau, die die Elimination Chamber gewonnen hat und in einer Fehde ist, da kommen wir bei Monday Night Raw auch dazu, die mit Io Sky und Rhea Ripley verbunden ist. Auf der anderen Seite hat sie tatsächlich dann auch noch ihre Storyline mit Naomi, ihrer Tag-Team-Partnerin, Freundin und auch Jade, mit der sie eben die Tag-Team-Championships gewonnen hat. Und da ist jetzt auch dieser Twist dazwischen. Von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass man sich das auch zutraut bei WWE, eine solche Story aufrechtzuerhalten, weil das ist wirklich nicht leicht. Deswegen bin ich da auf jeden Fall gar nicht mal so abgeneigt. Wo es bei mir halt dann wieder runtergeht, und das tut mir auch leid für alle Naomi-Fans, für mich ist es halt eine Frau, die hat absolut overperformed bei der WWE. Ich finde sie im Ring nicht wirklich gut. Und am Mikrofon, ja, ich meine, das war vielleicht sogar ihre beste Arbeit. Meinst du overperformed oder overachieved? Overachieved. Overachieved, ne? Ich wollte sagen, ja. Ja, overachieved, ja. Vielen Dank für die Korrektur. Und ich bin halt überrascht, dass man ihr halt wirklich alle viele Sachen gegeben hat. Also die ist ja ehemalige Women's Champion auch, mehrfache Tag Team Champion. Und der Abgang mit Sasha Banks war für sie natürlich absolut genial, weil alle eigentlich wegen Sasha Banks die ganzen Artikel geklickt haben und da stand halt dann immer, Sasha Banks und Naomi verlassen die Company, ja. Und dann hat sie eben quasi ein bisschen außerhalb der WWE gute Arbeit geleistet und verstehe mich nicht falsch, im Roster kannst du sie halten, aber in einer solchen Story ist es für mich dann halt einfach nicht interessant. Und das ist halt mein Ding, alle Naomi-Fans werden sich natürlich freuen, aber ich möchte den Ganzen eben nicht das wegnehmen, dass man hier tatsächlich daran arbeitet, bei WrestleMania mehrere Storyline-Matches zu haben, wo die Frauen involviert sind. Und da muss man sagen, hat der Triple H in seiner Amtszeit vielleicht eher weniger Aufmerksamkeit dem Ganzen geschenkt. Ich bin halt ein bisschen enttäuscht, dass man tatsächlich Jade Cargill wieder in dieses Jerry Springer-Ding reinmischen muss, nachdem man damals beim Rumble einen tollen Auftritt hatte von ihr und es danach vergeigt hat. Und jetzt bei der Elimination Chamber war ich auch sehr, sehr zufrieden. Und jetzt steckt man sie da schon wieder rein. Also für alle, die glauben, sie ist sloppy und schafft es nicht. Ich möchte sie ein bisschen in Schutz nehmen vor diesem Napalm-Angriff und sagen, mit solchen Sachen zu arbeiten, ist halt auch bitter. Und ich verstehe halt auch nicht, also da bin ich dann immer so verwirrt, dass man nicht irgendwie ihr auch aushilft. Wie man es eben mit dieser Tag-Team-Regentschaft gemacht hat. Steckt sie da mit Bianca Belair rein, die kann sie ein bisschen führen. gib ihr doch als Gegnerin Bianca. Das ist das Match, das, glaube ich, auch alle sehen wollen. Ein Match gegen Naomi will ich nicht sehen. Es ist verschwendet und ich habe so das Gefühl, das wird sloppy, dass es nicht gut wird. Und da kann dann auch eben so Storyline-Twists und Turns dem Ganzen auch nicht aushelfen. Und dann habe ich Angst, dass man eben wieder zu viel Zeit verschwendet hat und wie Richtung, keine Ahnung, was, Backlash oder welchen Paper, wie auch immer, nach WrestleMania kommt. Und dann wieder irgendwie herumgurken und am Ende das Interesse an Jade verlieren. Ich möchte einfach sehen, ob das funktionieren kann. Und im Moment gibt man dem Ganzen nicht wirklich die Kredenzen oder die Rezepte oder was auch immer man braucht, um da ein gutes Gericht verarbeiten. Also ist da viel, was mir in den Kopf geschossen ist tatsächlich. Aber eigentlich ein spannendes Segment, interessantes Segment, einfach aufgrund dessen, dass irgendwie so unglaublich viel gefeiert wurde. Und als ich es mir dann angeschaut habe, war ich so, boah, eigentlich fand ich das gar nicht gut. Und deswegen, glaube ich, war es auf jeden Fall eine Rede wert. Wir wissen ja auch jetzt tatsächlich gar nicht, was es bedeutet, wenn es heißt, die Mädels haben es total gut umgesetzt und sie haben delivered. Wenn es heißt, pass auf, meine Damen, geht bitte raus und gebt uns Jerry Springer Trash TV at its best, dann war das perfekt umgesetzt. Ja? Okay. Also besser ja. Kann man es nicht machen. Da gebe ich dir und recht. Ja. Da man, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, genau das war gewollt. Und wenn das so gewollt war und wenn man backstage zufrieden war und wenn man jetzt auch sieht, dass es bei den Fans geklickt hat, ja, gute Nacht, Women's Division. Also dann können wir uns künftig auf genau solche Segmente häufiger gefasst machen und dann sind wir nicht mehr weit weg von den Diven, was Storyline-Inszenierung angeht. Dann sind wir auf Jerry Springer, Bitchfight, Catfight-Niveau. Da waren wir schon. Dann war es dann gewesen mit der Women's Revolution. Da sind wir wieder bei solchen Sachen, die irgendwie auf Beziehungskisten schlechte, ja, wie soll ich sagen, schlechte menschliche Geschichten reduziert sind. Gut, allerdings kann man auch wieder sagen, das ist beim Wrestling ja nun selten anders. Ja, da ist ja nun der große tiefgründige Storytelling-Effekt jetzt auch nicht immer da. Das heißt, Wrestling war ein Stück weit immer schon so. Die Frage ist nur, inwiefern wird man bei WWE jetzt künftig das ausbalancieren? Diese Geschichte zwischen, oh, täglich lockt die Diven-Ära mit Trash-TV, nackter Haut und ja, dusseligen Jerry Springer-Segmenten, weil es eben vielleicht doch heute wieder besser funktioniert, als es vor 2, 3, 4 Jahren funktioniert hätte. Weiß man ja nicht. In Amerika ändert sich ja auch eine ganze Menge gerade wieder. Oder ob man sagt, ja, wir hätten schon gerne wrestlerisch hochwertiges Women's-Produkt mit halbwegs ansprechenden Storylines, aber solche Segmente funktionieren eben ganz gut. Also wie kriegen wir da den Spagat hin? Da bin ich mal gespannt, ob sich diese Frage künftig stellen wird. Mein Gefühl sagt mir, dass wir solche Segmente künftig öfter sehen werden. Also Geschreie, Tränen, wie konntest du mir das antun? Mal gucken, ob Jimmy Uso noch reinkommt. Ist ja der Ehemann von Naomi. Viel Spaß dabei. Ja, da sind wir voll auf Jerry Springer. Vielleicht heatet der ja auch dann irgendwie Jade an. Also Gott bewahre, was da noch alles kommt. Und am Ende muss dann vielleicht Bianca alle mit ihrem Zopf auspeitschen. Ich weiß nicht, wie die Storyline da weitergeht. Aber da sind jetzt vielleicht Türen aufgemacht worden, die man in der Form vielleicht vor einigen Jahren geschlossen hat. Lass uns überraschen. Ich will es auch nicht übertreiben oder so. Ne? Aber dass dieses Segment als solches kam und auch groß gefeiert wurde, muss darauf schließen lassen, dass man es genauso haben wollte. Und dann, wenn die Crowd mitmacht, wird man, glaube ich, jetzt kein, dass sich das dann öfter wiederholen könnte. Lassen wir uns überraschen. Mal gucken, wie es bei WrestleMania oder bis WrestleMania weitergeht mit den Personen Braun Strowman, Solo Sikoa und Jacob Fatu. Da tut sich irgendwie was, ohne dass sich was tut. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll. Wir hatten nämlich ein Match Braun Strowman gegen Solo Sikoa. Ziemlich stiffe Kiste, ging aber nicht so lang, denn nach knapp 7 Minuten griff Tama Tonga ein. Und dann, ja, dann kam ein, ja, wie soll ich sagen, dann kam das, wofür Braun Strowman eigentlich steht. Er hat so ein ähnliches Segment auch mit Bronson Reed ja schon gehabt. Und auch für das, wofür Jacob steht, nämlich ein relativ intensiver Beatdown, insbesondere auch außerhalb des Rings, durchs Kommentatorenpult wurde Jacob geschmissen. Dann hat man sich noch ein bisschen weiter geprügelt, ist dann in die in der Crowd gelegenen Technikbereiche gelandet. Und da gab es dann ein, ja, was war das da? Ich will noch mal kurz, das ist ein Chokeslam, war es? War es ein Chokeslam? Ich glaube, Chokeslam oder Urinagi, sah nach einem Chokeslam aus, den Strowman Jacob dann durch, ja, ich weiß nicht, war es ein Tisch, durch irgendwelche technischen Geräte auf jeden Fall gegeben hat, sah spektakulär aus, war natürlich gut abgefedert. Kern der Geschichte, Jacob steht trotzdem auch wieder auf, das macht ihn nicht fertig. Ja, er ist ja der Werwolf, man konnte nicht glauben, dass er aufsteht. Strowman sagte, komm, wir machen weiter, Jacob erholt sich, Geschichte geht weiter. Die Frage ist nur, wie geht sie weiter? Richtung Mania wollen wir doch eigentlich alle, oder dachten wir alle, Solo gegen Jacob. Jetzt hat sich Strowman hier ins Spiel gebracht als potenzieller Gegner für Jacob. Da muss man mal gucken, wie Solo reinpasst. Tama Tonga passt ja irgendwie gar nicht so richtig rein, außer als Eingreifer. Ist Strowman ein Faktor für Mania, Chris? Ja, grundsätzlich eigentlich nicht. Ein Mann, der für so Battle Royales natürlich ideal ist, aber ich werde nicht lügen, ich fand die Inszenierung von Strowman in seiner jetzigen WWE-Phase eigentlich ziemlich gut. Also die ganzen Beatdowns, die du angesprochen hast, das ist schon wirklich stiff und auch sehr cool. Weil sie er wird auch stark dargestellt. Er wird sehr stark. Also standing tall am Ende immer. Meistens. Es ist halt genauso, man hat da halt wirklich ein Hünen, einen Bären, und den nutzt man, finde ich, in der Situation eigentlich ganz gut. Von daher, ich hätte nicht mal ein Problem, wenn man da jetzt irgendwie so, weiß nicht, was man daraus machen kann, Triple Threat, aber da kommt man, glaube ich, ein bisschen in eine Triple Threat Mania, wenn wir da jetzt auch über die anderen Matches sprechen, sofern natürlich manche als Triple Threat auch dann inszeniert werden. Also erstens, ich hätte eher Bock auf Solo gegen Jacob, auch wenn da jetzt nicht viel irgendwie Interesse storyline-technisch da ist, aber ich denke mir halt ein bisschen, wenn ich über die Vergangenheit nachdenke, wir haben ja sehr viel drüber gesprochen, neue Bloodline gegen alte Bloodline, und dass das Ganze ein bisschen auch zu schnell gemacht werden muss, weil Roman dann entlassen werden muss für seine WrestleMania-Involvierung mit Cody oder mit Rocky. Letztendlich kam es ja nicht dazu, und wir wissen auch nach Raw, was es für ihn spielen wird. Da bin ich dann eigentlich ein bisschen enttäuscht, und die neue Bloodline kann sich auch ein bisschen betrogen fühlen. Das hätte man eigentlich wunderbar ziehen können, um all diese Superstars in einem, weiß nicht, wäre es dann ein 8-Man-Tag zu involvieren. Weil sonst sind ja alle ein bisschen verloren, oder? Also Roman finde ich total verloren. Jay hat zwar sein Weltschwergewichts-Championship-Match, aber was wir davon halten, wissen auch alle. Jimmy und Sammy, glaube ich, wären da natürlich perfekt drin. Und auf der anderen Seite gibst du halt den neuen Bloodline so eine riesen Plattform. Ja, und vielleicht sogar einen Sieg. Der damals bei der Series, das ging schon alles klar. Und das war auch cool. Aber die sind halt, die bleiben jetzt übrig. Und das ist ein bisschen bitter, weil jetzt, wo du das Segment angesprochen hast, das Erste, was mir in den Sinn gesprungen ist, ist so, oh ja, die gibt's ja auch noch. Mann, irgendwie so um Jacob tut's mir auch ein bisschen leid. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich keinen Bock auf ihn, aber es ist schon so, für mich etwas halb verloren gegangen. Seine Darstellung ist cool und wie gesagt, das macht auch sehr viel Spaß, dem zuzuschauen, aber das stinkt noch nach einem Match und einer Fehde, wo du weißt, nach Mania wird man ihn jetzt nicht großartig viel pushen. Zumindest glaube ich nicht daran. Und dann kann es eigentlich nur eines werden, nämlich so ein Triple Threat, das einfach Spaß macht, weil sich alle bekloppen werden, aber es sieht für alle Parteien ein bisschen düster aus und irgendwo ist das sehr, sehr schade. Strowman mal ausgenommen. Ich denke, Strowman hat sein Ding gemacht mit der Universal Championship. Seine Knie werden auch dankbar sein. Hunter wird das auch wissen. Und ich denke, das wird einfach eben so eine Karriere sein, wo man ihn einfach herausholt für solche Sachen, für Mania, für Saudi-Arabien und so weiter. Für Solo und Jacob, ja, ich persönlich hoffe immer noch auf das Singles-Match. Und dann braucht es etwas. Und ja, liebe Leute, die alle zuhört, ich habe keine Ahnung, was das sein kann. Natürlich kann man das noch retten, gar kein Thema, aber das fühlt sich einfach sehr nach, okay, wir haben es probiert, they did not grab the brass ring, machen wir einfach so Tag-Team-Sachen mit ihnen. Und das ist dann pure Verschwendung. Ja, ich bin da bei dir. Also Jacob wurde eingereiht und downgegradet, also oder entzaubert, kann man auch sagen, ein Stück weit zumindest. Auch wenn man jetzt versucht, ja, er steht immer wieder auf und man kriegt dich kaputt und blabliblub. Also seine Magie ist ein Stück weit verloren gegangen, beziehungsweise relativiert worden. Da bin ich vollkommen bei dir. Vor allem, sorry, dass ich nochmal Immer. dazwischen grätsch, er ist ja eigentlich sehr gut beschützt vom WWE. Eigentlich ja. Keine Ahnung, man hat ihn halt immer auch so rausgehalten, dass Roman ihn nicht pinnt, nicht irgendwie platt macht. Und er nimmt nie den Pin und gewinnt seine Matches immer. Und wie gesagt, du hast es gesagt, er wird dargestellt als jemand, der nicht runter, das ist ja schon The Fiend, ja, den du einfach nicht runterkriegst. Aber da ist auch das Stichwort, Fiend ist komplett krepiert. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es mit Jacob auch wird, dass diese ganze tolle Darstellung irgendwie so eine Maskerade ist für jemanden, der von WWE überhaupt nicht geschätzt wird. Und Ja, da habe ich ein bisschen Sorge. ich glaube aber, dass WWE ihn immer noch schätzt und dass WWE auch immer noch glaubt, ihn zu schützen im Moment. Ich glaube schon, dass man ihn bei WWE gerade schützt oder glaubt, dass man ihn Ja, schützt. man glaubt. Genau, man glaubt. Aber man hätte ihn, also er, weiß ich nicht, man entfaltet seinen Charakter weiter, so kann man es positiv sagen, aber nimmt damit das, was ihn ein Stück weit ausmacht. Und so ist meine Meinung zumindest. Und das ist immer so, ist immer, kann ein Problem werden und bei Jacob ist es eins. Jacob war überragend als Enforcer, I love you Ja, Solo und ja, war ja, ja. einfach perfekt. So wie Solo als Enforcer für Roman großartig war. Da gehe ich auch kein Stück von weg. Solo als neuer Chef der Bloodline 2 hat nie richtig funktioniert. Hinten raus wurde es aber tatsächlich komischerweise irgendwie besser, als eigentlich schon alles verloren war. So die Situation, du spielst als Letzter gegen Ersten, machst ein tolles Spiel, verlierst trotzdem. So hat Solo, finde ich, sich auch tatsächlich gemausert. So, und Jacob geht jetzt auch irgendwie, man könnte auch sagen, WWE hat ihn auch offensichtlich gefunden, denn kaum finden sie ihn, wollen sie was mit ihm machen. Wenn man was mit ihm macht, geht meistens das Gute verloren. Und an diesem Punkt der Entwicklung könnte sich Jacob befinden. Er ist immer noch, finde ich, großartig. Er wird sich auch ein Stück weit selber tragen können in Matches. Aber jetzt ist er auf dem Punkt, auf dem auch LA Knight war. Jetzt muss er damit irgendwie umgehen, dass man ihn entdeckt hat und man irgendwas mit ihm macht. Er ist ja auch nicht ganz oben, ne? Es ist ja immer noch, wir machen was mit ihm im soliden Bereich. Er prägt ja nicht die Shows oder so. Er ist ja Midcard. Ja, Mitte der Show war das Segment mal wieder. Aber es ist ein Crossroad gerade für ihn, glaube ich. Man muss mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, Crossroad. Also ich überspringe mal kurz das Women's US-Title Match. Chelsea Green gegen Mischin. War okay als Street Fight. 10 Minuten ging es aber. Ja, nur ist falsch. Also es ging 10 Minuten. Und dann gab es eine maskierte Kollegin, die eingriff. Elba Fire zugunsten von Chelsea Green, die dann ihren Women's US-Titel auch verteidigen konnte. Ja, mal gucken, was man da jetzt mit Elba Fire versucht, sie da reinzubucken. Muss man mal abwarten, würde ich sagen. Viel mehr würde ich darüber gar nicht reden wollen. Es sei denn, Chris hat irgendwas gesehen, was vielleicht noch erwähnenswerter ist, als ich es dargestellt habe. Nee, einfach nur spannend. Man hat sich wirklich, also man hat sich dafür entschieden, Isla Dawn zu entlassen. Bei Ja. Elba Fire hat man gesagt, nein. Und das ist jetzt der Plan und ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird ja einen Grund gehabt haben, dass man da nicht, sich nicht noch einen Gehaltscheck da einspart. Und das ist das Einzige, wo ich hier was noch dazu sagen wollte. Ja, Hauptsache in den Shows muss man sagen und gucken. Genau. Man hat ja einen Plan. Das ist ja immer besser, als wenn man keinen Plan hat. Allerdings kann ein Plan auch mal eventuell nicht aufgehen. Fragen wir bei Vinci nach. So, aber das ist eine andere Geschichte. Hoffen wir erstmal, wie immer, das Beste. So, dann kam das erste Cody-Segment. Wir haben darüber schon gesprochen. Ich fand's also geradezu fürchterlich. Ja, worüber wollt ihr reden? Ja, ich weiß, worüber ihr reden wollt. Aber John Cena ist übrigens nicht da. Buh, also Buh natürlich nicht. Ein Cody wird so schnell nicht ausgebuht, glaube ich. Aber naja, eigentlich hat er nicht viel erzählt. Er hat das Übliche erzählt. Ja, ich musste meine Tochter anlügen, weil ich konnte ihr nicht erzählen, was mit meinem Gesicht passiert. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. Und am Ende hat Cody eigentlich nur gesagt, ja, das hieß, der Titel wird immer schwerer. Naja, nicht für mich. Also ich bin immer noch ganz begeistert. Und jetzt übrigens, Cena, wenn du was willst, dann holst dir doch die berühmte Catchphrase. Chris und ich haben darüber gesprochen. Das war mau. Und die Fans, ja, waren höflich dabei. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was wir eingangs gesagt haben, aber Das war Cody pur. Chris, ich habe dazu nichts zu sagen, was wir oben schon nicht schon gesagt hätten. Weiß nicht, du vielleicht? Ich auch nicht. Das ist gut zusammengefasst, ja. Gut, Drew McIntyre gewinnt gegen den Ehemann von Naomi mit einem Claymore-Kick, nur um danach sich ein Beatdown mit Gott, wo habe ich denn mit Damian Priest zu liefern? Ja, das ist dann also der Aufbau für dieses Match. Auch jetzt nicht die Paarung, auf die ich mega heiß bin. Vielleicht sieht Chris darin etwas mehr. Aber auch heute soll das nicht unser Thema sein. Nicht so super der Aufbau. Nicht so super. Und am Ende ja, wird das Missverständnis mit Shinsuke Nakamura wieder aufgeklärt. LA Knight hat den Titel vor einigen Wochen verloren, holt ihn sich jetzt zurück. Der Garden fand es eigentlich ganz gut. Zumindest am Ende gab es einen Pop, als der Titelwechsel wieder vollzogen wurde. A hat er nicht funktioniert und B, wir wissen auch nicht, welcher es gewesen sein könnte. Aber lieber Nakamura, das war dann leider wieder nichts und er hatte irgendwie auch gar keine richtige Chance. Was zum Teufel war diese Regentschaft? Also, das ist halt auch so irgendwie ein Kapitel, das werden wir relativ schnell vergessen und irgendwann wird es eine Chris-Mania-Frage, so, wer hat irgendwie damals die LA Knight Titel abgenommen? Also man hat es probiert, so mit einem Gimmick-Change ein bisschen, so, man ist mehr auf dieses japanische herangegangen, wo er diese Promos hielt, die ich gar nicht so schlecht fand, die Entrance-Theme angepasst. Aber wir haben darüber gesprochen, Nakamura ist, glaube ich, nicht jetzt ein Cody Rhodes-Dude, der hingeht zu Hunter und sagt, du, ich will einen Titel. Ich glaube, das ist eher so ein Entspannter, ne? Der sagt, ja, du, also ich mache dir das schon, kein Thema. Aber, ich bin irgendwo, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwo auch schockiert. Wenn ich mir vorstelle, Nakamura damals bei New Japan, und Nakamura jetzt, also mehr Finn Balor geht nicht irgendwie. Das sind ja eigentlich zwei der absolut großartigsten Wrestler, aber wie uninteressant und wie leblos die mittlerweile sind in der WWE, das ist unglaublich. Und das Einzige, das wird mich immer persönlich stören, wir werden nie erfahren, was hier der Plan war. Natürlich kann das auch sein, dass man sich gedacht hat, okay, die Regentschaft von LA Knight, sie stagniert ein bisschen, aber warum Nakamura? Und was war der Plan? Oder man hat geglaubt, okay, das wird mehr eskalieren mit diesem Promos und ihn als einen neuen Charakter und hat dann schnell gemerkt, boah, das krepiert hart und ist dann schnell zurück zu LA Knight gegangen. Schnell, keine Ahnung, was waren das, 100 Tage? Wird eine Trivia-Sache sein, mehr nicht, aber boah, mich juckt es. Ich würde super gern wissen, was man sich denn hier dabei gedacht hat. Es ist eine der skurrilsten und unnötigsten Titelregentschaften, ja, vielleicht sogar in der Geschichte dieses Titels. Ja, Nakamura kam aus dem Nichts und geht wieder im Nichts, so sozusagen. Also jetzt kann er wieder surfen. Aber wie gesagt, wenn es da einen Plan gab, wäre ich gespannt, was es denn gewesen sein sollte. Nicht wirklich irgendwie, da hätte man viel mehr machen können oder müssen. Ja, vielleicht war es, was ich Shot in the Dark oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also, man hat irgendwas versucht, wir wissen nicht genau was. Ja, das war SmackDown. Also, ja, da war viel Dienst nach Vorschrift drin. Die wichtigsten Sachen, also John fehlte, Rocky fehlte. Und ja, ein bisschen was war dann ja auch eher so bei Raw. Man hat ja im Garden performt und das ist dann ja Chris. Ja, vielen Dank. Genau, du hast schon angesprochen, natürlich eine der wohl geschichtsträchtigsten Arenen der Welt, Madison Square Garden. Und eröffnet hat man die Show ja mit dem Nummer 1 Herausforderer auf die Weltschwergewichts-Championship, Jey Uso. Viel Jubel natürlich, sein Entrance, da machen die Fans brav mit, sein Gegner. Grayson Waller, die haben ja so eine Mini-Fehde, muss man sagen, Waller und Fury wollen sich da irgendwie durch einen Sieg gegen Jay zu WrestleMania arbeiten. Jay hat gewonnen und nach dem Match hat Gunther quasi ihn hinterrücks attackiert und dadurch hat er dann im Sleeper das Bewusstsein verloren. Ja, Man überlegt sich hier auch wirklich nichts Neues. Also es ist ja jetzt nicht so, als wären wir vielleicht zu negativ. Mir kommt es nicht vor, als wäre WWE wirklich so interessiert daran, das hier großartig weiter aufzubauen. Aber wenn wir nach dem Ding hergehen, wie beim Mädelssegment da bei SmackDown, die Fans sind ja dabei, muss man sagen. Die feiern Jay und das ist dann auch in Ordnung. Aber ja, ich denke mal, ich habe dazu wirklich nichts mehr zu sagen. Ich bin sehr enttäuscht und glaube auch nicht, wie bei Tiffany und Charlotte, dass dieses Match das auch noch retten kann. Also ich zweifle sehr dran. Nee, ich auch. Skip. Dann gibt es, also nächste Woche wird Penta auf Ludwig Kaiser treffen. Da gab es ein Promo-Video. Alles ganz nett. Auch das Match zwischen Seth und CM Punk hat ein schönes Promo-Video bekommen. Kann WWE natürlich sehr gut. Und als nächstes kam dann Logan Paul. Und er hat, als er im Ring angekommen ist, hat er gesagt, ja, also er versteht diese Sache mit Cody so gar nicht, dass er sich dafür entschieden hat, dieses tolle Angebot von Rocky nicht anzunehmen. Meine Seele quasi steht zum Verkaufe, lieber The Rock. Jederzeit, wir können darüber sprechen, ich bin dabei. Dann kommt er quasi dazu, dass er ein Star ist und dass die Leute nur hier sind, um ihn zu sehen, und die Show ist mit Stars gefüllt. So auch mit Andrew Schulz. Es tut mir leid, ich weiß nicht genau, wer das ist. Auf jeden Fall hat er wohl einen Podcast. Und mit dem hat er sich ein bisschen angelegt. Schulz hat gesagt, du, ich bin eigentlich nur hier, um AJ Styles zu sehen. Das fand ich irgendwie süß. Und er hat gesagt, niemand hier ist da, um dich zu sehen, Logan Paul. Dann hat er den Prominenten, nenne ich ihn mal, angegriffen. Styles kam zur Rettung und das Match zwischen Styles und Logan Paul wird dadurch quasi auf den Weg gebracht für WrestleMania. Ich möchte irgendwie wirklich gar nicht so absichtlich so einen negativen Unterton in die Folge bringen, aber es tut mir leid, auf dieses Match habe ich gar keinen Bock. Logan Paul ist für mich auch so, ich glaube, das ist so erledigt. Er hat alles gebracht, was er kann. Das ist so wie bei Toy Story, I don't wanna play with you anymore. Und Styles ist halt, ja, ich möchte nicht sagen, nicht mal verbraucht. Das ist halt das, was er bekommt. Und das wird zumindest technisch ja wahrscheinlich auch ein gutes Match. Aber auch hier, finde ich, hat man sich da nicht mehr überlegen können. Das Einzige, was man noch zu Logan Paul sagen kann, sofern es nicht eingespielt ist, das Heat-Level ist so fast auf Dominic Mysterio-Level und Niveau, und ich denke mal, da wird er persönlich ja natürlich sehr zufrieden damit sein. Ich weiß nicht, es gibt hier tatsächlich nicht mal viel dazu zu sagen. Es ist eigentlich, ja, die Matches müssen halt auch auf die Card, und das ist halt der Aufbau. Ja, die Matches müssen überhaupt nicht auf die Card, aber da Mania ja nur mal 2 Tage geht, müssen sie dann doch wieder auf die Card, und das ist wirklich ein Problem. Also, ja. Da ist so viel bei Mania auf der Card, was Weekly-Format hat, finde ich. Und da fühlt man auch nichts. Also das ist ganz schlimm. Die Main-Fehde lebt vom Heel-Turn von Cena, sonst wäre da auch nicht viel. Also ich finde die Road, wenn man sie sich mal so jetzt analysierend anguckt, und auch den Aufbau, Match, Angriff. Leute, da würdest du kein Booker im Booking-Seminar auch nur eine 4- für geben. Also das ist wirklich, es ist nicht gut. Es ist wirklich uninspiriert, was da passiert. Und Styles gegen Logan. Oha. McIntyre gegen Damien. Boah. Habe die Ehre. Also, und das geht ja so weiter letzten Endes. Das wird dröge Mania, wenn das so weitergeht. Ich bin wirklich kaum drin bis jetzt. Das ist ganz schlimm. Also ich muss sagen, McIntyre und Priest, das ist eine erhöhte Skip-Gefahr. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber bei Monday Night Raw ging es weiter. Selten, dass man sowas bekommt. Ein Tornado Tag Team Match. New Day befinden sich ja mitten in ihrer Heel-Zeit. Gegen die Latino World Order, Rey Mysterio und Dragon Lee. Weiß nicht, das war irgendwie nicht so ein gutes Match, habe mir ein bisschen mehr erwartet. Rey Mysterio und Dragon Lee, ich weiß nicht, wer das Match gesehen hat von euch, boah, die haben irgendwie gar nicht harmoniert. Also das hat gar nicht gepasst, die Abstimmung. gab einen Angriff von einem Luchador. man weiß nicht, wer es war. Michael Cole hat geglaubt, es war Chad Gable. Bei einem Interview backstage hat man dann Chad Gable gesehen im Interview mit Kathy Kelly und es wurde dieser eben jene Luchador vor unseren Augen verhaftet. Ja, ich finde es irgendwie witzig, aber eigentlich ist das, es ist eigentlich ziemlich dämlich. Aber ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich ringe nach Worten. Ich fand das letzte Woche ganz cool, eigentlich dieses Video. Man hat da viel investiert. Aber dass man das irgendwie so macht, ist für mich auch so langweilig und so faul. Ich glaube, da hätte man viel mehr draus machen können. Ob das jetzt mit Ray Phoenix ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich befürchte, ja. Boah. Aber gut, wir wissen ja, Chad Gable war es nicht. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, glaube ich. Zumindest will man uns den Eindruck erwecken, dass er es nicht war. Ja, man kann ja Twin Magic machen, also das ist ja alles drin. Aber ich bin auch vollkommen bei dir, das ist also schon ziemlich erbärmlich. Aber Chad Gable rettet auch das. Also, das ist ganz schlimm. Chad Gable ist einer der Faktoren, die mich überhaupt, diese Show, und ich hoffe, er kriegt ein Mania-Match, also mal ohne Scheiß, das würde ich mir aber sofort angucken. Und Chad Gable wird auch jeden Aufbau retten, auch wenn er eben nur Thank You sagen darf oder solche Geschichten. Der Junge ist gut. Und dann packt Chad Gable gegen Mr. X auf die Karte. Ja. Es wird eines der Matches sein, die ich auch mal ganz sicher vielen anderen vorziehen würde. Ja, aber hallo. Also, versteh mich nicht falsch. Chad Gable hat für mich so diese Kevin Owens-Geschichte, wo ich einfach innerlich mit mir wirklich kämpfe und mich in den Schlaf weine, weil die beiden großartig sind. Aber viel schlimmer noch als bei Owens, der hat immerhin so ein WWE Championship-Match bekommen beim Rumble. Ich hoffe auch, Gable kommt auf die Card. Ich befürchte, ich meine, er wird auf die Card kommen, glaube ich, aber es wird halt so ein richtiges Multiman-Ding mit American Made und der Latino World Order. Oh aber Gott. Ich befürchte es. Also es wird nicht langen, glaube ich, für ein Einzelmatch. Ja, befürchte ich auch. Wäre aber geil. Wäre super. Und ja, irgendwie, es hat Hoffnung gemacht. Vor allem, dass er so involviert wurde, damals mit den Wyatt Six, war ja auch so Triple H's Meisterstück ein bisschen so mit diesem Stable. Alles dann irgendwie ziemlich bergab gegangen. Wir haben viel über Cody Rhodes gesprochen. Ich weiß nicht, du wirst sicherlich dazwischen grätschen oder selbst was dazu sagen. Ich werde die Promo kurz zusammenfassen. Er kam raus. Ja, ich bin dir aber dankbar, dass du das Judgment Day-Segment geskippt hast. Ja. Das ist auch durchaus skippenswert, ja. Ja, wie gesagt, Leute, ihr habt den Bericht und es ist wirklich nicht der Rede wert. Also Judgment Day ist tot als tot für mich. Nichts ist da mehr für mich spannend. Übrigens, Kalito, okay, der ist ganz witzig, der macht das ganz gut. Cody kam und hat gefragt, über was wir reden wollen. Er hat sich dafür entschieden, dass wir über Cena reden. Und er hat gesagt, schau, also ich hab ja kein Problem eigentlich mit Cena. Ich verstehe schon, dass er auch sich in die Chamber quasi selbst bookt und dass er nur Teilzeit da ist, weil er ist der absolute Franchise-Player und er hat kein Problem damit, wenn Leute hier sind, die Company nach vorne treiben. Aber was er überhaupt nicht aushalten kann, das, was ihm gar nicht gefällt, ist seine Tweets bei X. Denn da spricht er irgendwie irgendwelche Zitate an und dass man irgendwie kämpfen muss für das und einstehen muss, also quasi irgendwelche Plattitüden, die quasi einfach ins Nichts gehen, nachdem man ja weiß, was er gemacht hat. Cena selbst sagt, das ist das Beste für das Geschäft, dass er quasi nur Titel Nummer 17 holt. Aber bei WrestleMania wird er Cena zeigen, dass er nun der Captain sei. Also, ja, es ist, wie gesagt, die typische Cody Rhodes Promo, das ist er, ist der WWE Champion und wir alle warten auf John Cena. Ich denke, wir haben alles dazu gesagt und wenn du nichts dazu zu sagen hast, können wir auch gerne weiter in der Show gehen. Ich habe, glaube ich, nichts dazu zu sagen. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wenn ich mir die Follower angucke. Cody Rhodes hat, das kann nicht der echte Account sein, Cody Rhodes hat doch nicht nur 1,5 Millionen Follower. Ah, das kann das ist stimmen, ja, oder? Das ist ja low. Also John Cena hat dann 10 Millionen, 10 mal mehr. John Cena hat 15 Millionen knapp. Okay, wow. Aber 1,5 ist low. Da hätte ich auch wirklich mehr erwartet tatsächlich. Aber es sieht legit aus. Also das ist wohl sein Account. Ist da so ein Haken daneben? Ja. Okay, ja, dann wird das ziemlich legit sein, glaube ich. Ei. Ja, okay, gut. Ja, aber das, wie gesagt, Cody jetzt hat uns zweimal beglückt innerhalb weniger Tage. Und es war beide Male wirklich schlecht, ja, also muss man so sagen. Ja, also, ich weiß nicht, eben dieses you want some, come get some und dann irgendwie so Tweets auf X, das ist halt, wenn er mit dem antanzt nächste Woche gegen Cena, dann haben wir dann live vorm Fernseher einen Mord, weil der wird ihn ermorden am Mikrofon. ja. ja. Ja, also dann gab es ein Singles-Match zwischen Raquel und Bayley. Da ging es darum, die Herausforderin Nummer 1 auf die Intercontinental Championship der Frauen herauszufinden. Und Raquel hat gewonnen mit viel Hilfe von Liv und Dominik. Ja, ich kann dazu nichts sagen. Judgment Day ist für mich tot. Der Titel ist eigentlich, er ist da und es ist eigentlich ganz cool, dass er einfach solchen Damen die Gelegenheit bietet, da um Titelmatches anzutreten. Baileys, das ist erschreckend, Mann. Ich hatte gar keinen Bock auf dieses Match. Als ich gemerkt habe, dass sie da rauskommt, ich bin wirklich, die braucht, ich weiß nicht, was sie braucht, eine fette Pause, einen fetten Gimmick-Change oder zurück zu Damage Control. Im Moment ist sie verlorener als verloren. Das ist irgendwie sehr, sehr traurig mit anzusehen. Und ich weiß auch nicht, was für sie bei WrestleMania irgendwie möglich ist. Also, mir fällt da gar nichts ein. Irgendwie, ich weiß nicht, ob die Frauen eine Battle Royale kriegen. Mehr wird das nicht. Nee, Bayley hat derzeit nicht im Ansatz das Standing für ein Singles-Match. Also, definitiv nicht. Ja, nee, absolut no chance. Ja, und dann kommen wir zu einem Segment, da bin ich irgendwie gespannt, was du dazu sagst. Also, ich hoffe, ich kann das gut irgendwie mitteilen, was ich mitteilen möchte. Michael Cole hatte die neue Women's World Champion Io Sky zu Gast, da habe ich mich irgendwie auch gefreut. Aber das Problem irgendwie ist, ähnlich wie bei Asuka, und ich hoffe, die Leute verstehen das, ich finde es irgendwie nicht gut, dass du Promos auf Englisch bei solchen, dass du die pusht, wenn jemand einfach dessen nicht so kräftig ist oder mächtig. Das habe ich mir auch schon bei Julia gedacht, bei NXT. Und das war bei Asuka ein Thema. Und ich finde, das war hier auch ein Thema. Also, das ist auch nicht mal beleidigend. Das ist einfach, ich finde, das macht sie irgendwie, als Champion stellt sie das sehr schwach dar. Und ich habe richtig gestruggelt mit ihrer Promo. Das war irgendwie sehr unangenehm. Also, war mich ein bisschen geschämt. Dann kam Bianca, die wurde dann auch von Michael Cole angekündigt. Und klar, hat dann gesagt, schau, ich habe natürlich ein paar Themen da, die ich verarbeiten muss mit Naomi und Jade, aber sei dir eines im Klaren, ich werde dich da besiegen bei Mania und mich zur neuen Championess krönen. Und sie hat dann auch klargestellt, dass sie quasi keinen bevorzugt hat und dass sie auch nicht irgendwie die Schuldige ist, dass Rhea den Titel verloren hat. Das hat natürlich Rhea auf den Platz getragen und Rhea ist eigentlich da, wo sie aufgehört hat. Sie läuft irgendwie Sachen hinterher, wo ich mir denke, Mann, Girl, lass es einfach sein. Die Sache mit Liv und Dominik ist sie ja Monate hinterhergelaufen, jetzt läuft sie Bianca hinterher. Hättest du einfach geschaut, dass du das Match gewinnst. Alles irgendwie nicht sehr vorteilhaft bei ihrem Booking. Das Interessante war, beide haben sich dann quasi gegenseitig ein bisschen attackiert. Währenddessen haben sie beide Io so einen Schubser ins Gesicht gegeben und die hat sich dann mit zwei Ohrfeigen gerecht und hat auf dem Boden herumgetrampelt wie ein Kleinkind. Ist irgendwo natürlich ihr Gimmick, ich verstehe das schon, hat sie auch eine spezielle Entrance, die ich sehr, sehr gern habe, aber sorry Leute, das war für mich wieder kein gutes Segment für die Frauen und hat Io, boah, das hat ihr nicht gut getan. Ich bin großer Io Sky-Fan übrigens, bin froh, dass sie Championess ist und freue mich auch auf das Match. Ich hätte gar kein Problem auf dem Triple Threat, nur ich weiß nicht, was das bezwecken soll. Rhea's Darstellung, Katastrophe. Io, gib ihr keine, lass sie einfach auf Japanisch, das ist cool, das hört sich genial an, sie ist darin sicher, zwing sie nicht in diese dämlichen, and I did it, und let's go, und ich freue mich. Bitte mach das nicht, das ist ein absoluter Genickbruch. Und Bianca ist Bianca, also ich denke, die ist am solidesten noch am Ende. Deswegen auch hier, ich bin ja froh, dass es so eine Fehde gibt, und ich habe Bock auf das Triple Threat, aber Man hat, finde ich, in beiden Segmenten, und ich finde beide irgendwo in ihrer Art so gleich, auch wenn sie irgendwo grundverschieden sind, war das ein Reinfall. Ja, sehe ich auch so. Also ich habe auch, anders als du, keinen Bock aufs Triple Threat, muss ich ganz deutlich sagen. Ah, wirklich? Okay. Nee, weil ich brauche Rhea derzeit nicht auf der Mania-Card, okay. So hart das klingt. Auch wenn sie ein Garant für große Matches ist, ne? Aber ich bin mit Rhea derzeit auch ein bisschen durch. Io, komischerweise, Io ist, sie hat mal in diesem Segment auch wieder gezeigt, was an ihr großartig ist, nämlich ihre Facial Expressions. Io sollte gar nichts sagen oder Japanisch sprechen, wie Chris auch gesagt hat. Das kam in dem Segment durch, wenn sie geguckt hat, wenn sie, wie sie geguckt hat. Das ist immer noch überragend. Aber das war bei ein Problem, wenn sie Englisch sprechen sollte, und es ist bei Io auch ein Problem. Deswegen mach es einfach nicht. Ja, bei Nakamura gab es dann coole japanische Promos, und das wird ja wohl hier auch nicht so schwer sein. Die Kabuki Warriors waren großartig, als sie die Kabuki Warriors waren. Das war Gold für beide damals. Ich bin auch großer Io Sky Fan, ist ja auch bekannt. Irgendwie musst du Damage Control wohl wieder zusammenbringen. Es war das Dümmste, die zu splitten. Aber meine Güte, ja, Triple Threat wird, also wrestlerisch wird's geil. Also da jetzt, wo ich drüber nachdenke, wrestlerisch wird's natürlich wohl ein Brett, aber es ist ein Triple Threat und es hat eine schlechte Story. Boff. Und deswegen fühle ich da auch leider wenig. Genau, ja. Dann gab es auch schon den Main Event, also irgendwie so ging alles sehr flott. Das ist irgendwie etwas, was bei Raw natürlich jetzt ziemlich cool ist, dass da nicht 3 Stunden voll gemacht werden müssen. Das Steel Cage Match. Und da ist natürlich, glaube ich, einiges passiert, was interessant ist. So ganz nebenbei, wir sind ja bei Netflix, ich weiß nicht, finde ich irgendwo interessant. Man hat sämtliche Mittelfinger und Schimpfwörter zensiert und geschwärzt. Oh, ich habe irgendwo gelesen, also darf man alles nichts für ernst nehmen, nehm ich hin und wieder so auf. Netflix hat das nicht vorgegeben, dass sie es auf WWE quasi, dass die das so entscheiden, dass das geschwärzt wird und alles. Wie das dann mit den Wrestlern und Superstars verhandelt wird, weiß ich nicht. Offenbar haben sie irgendwie mehrmals das geplant und haben es dann auch gemacht. Finde ich irgendwo doch sehr, sehr spannend, wenn man über Netflix nachdenkt. Es gibt ja dort keine Probleme, wenn es darum geht, familienfreundlich zu sein. Es gibt ja genügend brutale Sachen dort zu sehen. Aber WWE entscheidet sich extra dafür. Ich denke, das hat immer noch mit den PG-Sponsoren zu tun. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, man hat ja auch viel Alkohol als Sponsor. Aber gut, das ist ein Thema, das fand ich ganz interessant. Das Steel Cage Match, haben wir beide auch viel drüber gesprochen, über die Stipulation, ist in der Logik her etwas schwierig. Und auch dieses Match hat das für mich bewiesen. Man muss echt den Escape zumindest bei der Tür abschaffen. Weil sonst ist dieses Match halt einfach total dämlich. Die beiden haben das aber ganz cool gemacht. Es war so ein bisschen auch wieder oldschool. Sie harmonieren auch ganz gut im Ring, war auch ein cooles Match. Viele meinen, es gab zu viele Finishern, Kickouts. Habe ich per se nicht mal so ein Problem damit, weil es, glaube ich, so ein bisschen auch die Matches damals zwischen Cena und Punk auch ausgemacht hat. Und ich finde, das hat ja ganz gut gepasst. Ein paar Nearfalls, die waren gut. Und beide haben halt auch so den Weg bei der Tür gefunden, wollten aber nicht raus. Haben die Kommentatoren auch gut gemacht, gesagt, schau, die wollen gar nicht raus, sie wollen den anderen einfach platt machen, kaputt kriegen. Das sind ganz gute Sachen. Also das war ja an sich auch ein gutes Match, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber wie gesagt, die Stipulation ist sehr, sehr, sehr, sehr schwierig. Und dann lag Rollins quasi bei der Tür und hat ein bisschen Trash-Talk mit Punk gemacht. Und plötzlich wird er rausgezogen. Und die Fans jubeln schon sehr lautstark. Und es ist natürlich Roman Reigns. Und der macht erstmal Rollins platt und rächt sich an ihn für den Double Stomp beim Rumble. Und plötzlich sehen wir im Ring, das hat man gar nicht gesehen, Paul Heyman, der einen kaputten Punk tröstet und ihn im Arm hat. Und da sieht man auch ein Bild irgendwie, wie Roman verdutzt da reinblickt und sich denkt, Wise Man, was passiert hier gerade? Er geht rein und prügelt auf Punk ein, verpasst ihn ins Spear. und demoliert quasi sowohl CM Punk als auch Seth Rollins und Heyman, der natürlich wieder großartige Sachen macht, komplett schockiert und macht aber trotzdem quasi diese Handbewegung zum, ja, als würde ihn quasi anhimmeln. Und die Raw-Ausgabe ging dann quasi damit zu Ende. Wir haben, glaube ich, ein bisschen darüber gesprochen, dass wir Roman Reigns gegen CM Punk natürlich sehr gern sehen wollen würden. Das kann man super involvieren, natürlich mit der Vergangenheit zwischen Paul Heyman und CM Punk und natürlich auch der jüngsten Vergangenheit zwischen Heyman und Roman Reigns und diesem Favor, den Punk ja noch hat. Aber wir haben ja natürlich die Personalie Seth Rollins, der natürlich involviert sein wird. Also deswegen Stichwort Triple Threats, wie viele man auf die Card klatscht. Im Moment riecht das hier stark nach Triple Threat. Es geht noch immer um nichts, es geht quasi um Rache. Und ich denke, man wird es halt so erzählen, dass Punk natürlich pissig sein wird, dass er das Match verloren hat, denn er hat es am Ende verloren, weil Seth hat durch Escape gewonnen. Und er wird sich an Roman rächen, Roman wird sich an Seth rächen, Seth wird sich an Roman und Punk rächen wollen und das wird dann die Story sein für das Triple Threat Match. Verstehe mich nicht falsch, das wird ziemlich sicher der Main Event für Tag 1 werden, um Punk auch dann das Main Event zu geben oder den. Es ist von den Namen her auch groß genug, denn die Damen, ja, hat Triple H indirekt gesagt, liefern nicht. Und am Ende ist es für mich halt trotzdem nicht genug. Weiß nicht, nicht. Roman ist verbraucht für mich, Seth. Auch hier, tut mir leid für alle Seth Rollins-Fans, es ist einfach, fühle ich nicht. Und Punk ist Punk, der macht sein Ding. Die Promo-Duelle werden cool, auf die freue ich mich persönlich sehr. Ich bin gespannt, wie man halt auch die Personalie Heyman hier involvieren kann. Der könnte nämlich so entscheidend sein. Ja? Turnt er gegen Punk, turnt er gegen Roman, wird er der neue Wise Man von Seth Rollins, was auch immer. Ich bin immer noch für das Singles-Match, aber Rollins wird man bei Mania involvierend haben müssen, wollen. Und das ist quasi die Story. Jeder wird eine Meinung haben, ich bin auf deine gespannt, aber das war quasi dann Monday Night Raw. Ja, ich habe eine Meinung. Bitte book Rollins daraus. Ich muss das so deutlich sagen. Also, jetzt auch mit dem Heyman um Punk gekümmert hat. Das kann eine Storyline für Mania tragen. Das trägt sie. Es ist sogar vielleicht sogar die beste Storyline, die wir Richtung Mania haben. Je nachdem, was mit Cena jetzt nächste Woche passiert. Ne, das kann ja nochmal ein Game Changer sein. Aber meine Güte, ist das cool mit Heyman und Punk und Roman und die beiden. Was macht Rollins da? Wir hatten, glaube ich, ich habe jetzt den Usernamen nicht drauf, der hat auf YouTube gesagt, also ihr wisst schon, dass da die Storyline ist, dass sich Punk und Reigns und Roman hassen und so. Ja, das wissen wir, klar. Wir fühlen es nur nicht in Bezug auf Punk. Und ich hoffe so sehr, dass es vor Mania ein Singles-Match gibt, wo sich Roman und Rollins final auseinandersetzen und das wird Roman gewinnen und dann muss von mir aus Rollins nicht mal auf die Card. Aber das wird natürlich nicht passieren. Rollins wird auf die Card kommen. Aber ihr seht, ich will unbedingt ein Singles-Match. Die großen Wrestling-Matches sind Singles-Matches. Und das ist hier so ein Match, das für Mania, das ist wirklich wichtig. Dieses Match ist für Mania wichtig, auch wenn Reigns faded, was Star-Appeal angeht. Ding und Heyman ist wieder der Unterschiedsspieler letzten Endes, der die Story hier wird. Allein schon der Fakt, dass es ein Triple Threat Match das Ganze ein bisschen runterrocken und die Tatsache, dass Rollins mit drin ist, der zumindest von Chris und mir nicht gefühlt wird. Gut, wir sind jetzt auch nicht der Maßstab, ganz sicher nicht, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Fans mit Rollins so irgendwie, ja, das ist so Höflichkeitsrespektapplaus, den Rollins derzeit zieht. Heiß ist er nicht, glaube ich. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass wir ein Singles-Match kriegen. Bin mir aber genau wie Chris sicher, es wird ein Triple Threat. Also wenn ich in Prozentzahlen reden würde, 93% plus X, dass es ein Triple Threat wird. Dabei, ich habe irgendwie auch keinen Bock. Es ist ein Triple Threat und Triple Threat gehören nicht in Main Events von Cards. Also da kann man auch drüber streiten. Ich sage das jetzt so arrogant, aber irgendwie, die großen Matches sind Singles-Matches. Ja, also sich Hulk Hogan gegen Andre the Giant war übrigens kein gutes Match, aber war ein großer Mania-Main-Event. Hättest du da noch den Million-Dollar-Man reingebuckt? Ja, danke schön. Ja, das braucht es nicht. Mein lieber Chris, ich hoffe, aber ich weiß, dass es kein normales Singles-Match wird, obwohl es natürlich mega ist. Klar, du kannst jetzt Heyman da auch reinbringen, so, ja, ich zwischen dem Tribal Chief hin und her gerissen und CM Punk und vielleicht findet er jetzt auch seine Liebe zu Rollins noch, aber ob ich das kaufen würde, heieiei. Ja, Chris, also ich weiß nicht. Der Hype-Train hat mich noch nicht so richtig erfasst. Ja, ich glaube, wir haben da wirklich zwei eher maue Weeklies hinter uns. Das waren wahrscheinlich so Weeklies, die man obwohl im Madison Square Garden war da jetzt nicht viel dabei tatsächlich. Ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet. Und SmackDown leidet, glaube ich, am meisten um diese 3 Stunden, ja, die man da krampfhaft vollkriegen muss. Aber ich glaube, mit nächster Woche wird das ein anderes Niveau annehmen. Und kaum sage ich es, denke ich mir, naja, das liegt eigentlich nur an John Cena. Ja? Sein Auftritt Jo. in Brüssel bei Raw, das wird die Karte jetzt tragen und die Road. Ja? Auch wenn ich sagen muss, du hast vollkommen recht, Roman Reigns gegen CM Punk mit Heyman quasi Involvierung, das kann das Ganze echt tragen. Vor allem für Tag 1 super wichtig, ja. Und da kann man natürlich was machen. Aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall ein Triple Threat Match. Und wir werden sehen, wie sie das Ganze dann erzählen. Und wie gesagt, die Heyman-Involvierung, ich glaube, da wird man sicherlich vielleicht auch einen Twist einbauen. Da ist man sich ja nicht schade dafür. Aber ich glaube, ab nächster Woche könnte man sich mehr erwarten. Oh, sorry, jetzt hatte ich mich gemutet. Ich hoffe, ja, aber es ist auch dann interessant, dass Cena die Kohlen aus dem Feuer holt. Aber nochmal, das ist ja auch nur die Meinung von Chris und mir. Also alle, die Genau, jetzt, ne, die auf der Road to Mania jetzt gerade Spaß haben, denen wollen wir es auch nicht madig reden. Gott bewahre. Ne? Also freut euch, genießt es alles super. Aber bei Chris und mir ist es eben aus den Gründen, die wir nennen, nicht so. Wir benennen das ja auch. Ist ja nicht so, alles Kacke, sondern wir sagen, hey, das ist irgendwie. Und das hätte man aus unserer Perspektive vielleicht. Aber wenn ich so auch durch die Userschaft so durchscroll, sofern sie posten, sind viele auch nicht so amused. Also manche sprechen von einer der schwächsten Mania der letzten Jahre, also Road to Mania der letzten Jahre. Und ich wirklich, ich finde es auch ganz komisch. Also ich kriege es auch kaum zu greifen. Vielleicht kommt ja noch was, aber allzu lange ist es dann jetzt auch nicht mehr hin bis zur Mania. Und da hatten wir im letzten Jahr, glaube ich, schon ein paar interessantere Hype-Geschichten gehabt. Zumal ja auch Rocky so ein bisschen auf sich warten lässt im Moment wieder. Also das ist so ein Problem, wenn WrestleMania von zwei absoluten Stars getragen wird, die dann eben aber auch nicht so oft da sind. Und der dritte ist dann Cody, der leider zu oft da ist und zu viel sagt, was dann auch irgendwie schwierig ist, unser Chamäleon. Ja, wir lassen uns also überraschen. Und sind gespannt auf das, was in den nächsten Wochen passiert. Für heute sind wir fertig. Haben eh schon wieder viel zu viel geredet. Also irgendwie jetzt wieder ein Dreiviertelstunden. Und deswegen, mein lieber Chris, lassen wir die Grußfraktion heute mal ein bisschen ausfallen. Holen wir dann nächstes Mal wieder nach. Nur so viel sei gesagt in Bezug auf Spoilerwarnung. Ihr buntes Bild, also von ja, wir verstehen euch komplett, geht nicht anders bis zu Höhe. Ich werde auch immer gespoilert. Oder ja, meine Güte, dann muss man eben da entsprechend die News-Seiten meiden. Es ist, wie du es als Mann machst du es verkehrt, hätte ich beinahe gesagt, man kann es nie jedem recht machen. Es ist schwierig. Chris und ich, insofern sind wir berechenbar. Wir sagen hiermit deutlich, wir werden unsere Überschriften nicht garantiert entspoilern. Wir wollen es gerne mal ab und zu versuchen, aber wir geben kein Versprechen. Und insofern weiß man zumindest, was man an uns hat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Geschichte. Aber da. Nein, da sind wir einfach zu sehr News-Seite, muss ich dann leider so sagen. Schon sagen, Schlussworte aus München und dann packen wir Deckel drauf. Ja, vielleicht braucht man ein neues Intro irgendwie, dass einer von uns einspricht und sagt, Achtung, erhöhte Spoilergefahr. Aber ich glaube, wir bleiben bei unserem schönen Intro mal. Und ich Ja, aber es verweise geht ja um die nochmal. Überschrift. Die Überschrift ist ja das Problem. Ah ja, die Überschrift auch ein Problem. Vielleicht davor, erhöhte Spoilergefahr, Chamäleon Cody. Nicht weiterlesen oder ja, Nicht genial, genial. Da machen wir uns gar nicht lächerlich. weiter. Achtung, nicht weiterlesen. Ah, genial. Nee, wie gesagt, das Thema, glaube ich, haben wir besprochen. Ich bedanke mich aber trotzdem auf jeden Fall für sämtliche Kommentare und Meinungen und freue mich auch schon langsam so auf die Nächste Raw-Ausgabe, wirklich. Also Cena macht da einiges her. Und ich bilde ich mir das nur ein oder ist das aufgrund von Brüssel auch eine Uhrzeit, die ganz interessant wäre für uns Europäer, wo das dann nicht irgendwie ganz spät ist, aber wo ich das sage, kann man ja nicht live schauen. Also hat sich das erübrigt. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß damit und ich denke, es wird viel Gesprächsstoff geben nächste Woche, wie auch hier, unglaublich, fast 2 Stunden schon wieder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche. Bleibt auf jeden Fall gesund und spoilerfrei und dann hören wir uns wieder frisch und munter nächste Woche. Das ist ein perfektes Schlusswort. Wir hören uns frisch und munter nächste Woche. Bleibt frisch, bleibt gesund. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.